Und jetzt, in Jesu Namen, wenn ich bis drei zähle, dann fühl nochmal. Und dann wink mit deiner Hand, wenn es entweder ganz weg ist, bei einigen wird es schon ganz weg sein. Halleluja. Aber auch wenn es nur, wenn es begonnen hat zu schrumpfen, wink einfach auch mit der Hand. Ich zähle jetzt bis drei in Jesu Namen. Eins, zwei. Drei in Jesu Namen. Jetzt fühl, jetzt fühl, jetzt schau, was passiert ist. Halleluja. Okay, Halleluja. Wink mit der Hand, wenn es bei dir kleiner geworden ist oder verschwunden ist. Wink mit der Hand. Ich möchte einfach mal sehen. Ich möchte durchzählen. Eins, zwei, wo noch da drüben in dem Bereich? Wo noch? Wink einfach mit der Hand. Drei, Halleluja, wo noch da drüben in dem Bereich? Okay, in dem Bereich noch jemand? Okay, hier vier, da hinten fünf, da sechs, wo noch hier in dem Bereich? Da sieben, da acht, Halleluja, wo noch? Wink einfach mit der Hand. Da oben auf der Empore, neun, zehn, Halleluja, danke Jesus, wo noch? Halleluja, danke Jesus, pass auf, da auch, Halleluja, danke Jesus, elf, danke Jesus, da hinten zwölf, dreizehn, Halleluja, überall, es poppt auf, überall, Halleluja, Halleluja, pass auf, pass auf. Merkst, dass das, was vorher da war, jetzt verschwunden ist. Einfach ganz schnell, komm nach vorne und erzähl, was passiert ist. Ganz schnell, gib einfach ein Zeugnis, was passiert ist. Weil wir wollen einfach einmal das hören, auch für die anderen. Für die anderen, bei dir ist es vielleicht ein bisschen geschrumpft, schon ein Stück weit geschrumpft. Weil so, habt den Glauben, es wird vor uns ganz verschwinden. Wenn es begonnen hat, dann wird es auch vor uns ganz verschwinden. Aber die, wo es schon ganz verschwunden ist, gib einfach mal kurz Zeugnis, was passiert ist. Halleluja, komm einfach hierher. Halleluja, was ist passiert? Also ich hatte eine Krampfader und damit auch verbundene Beinschwellung und Schmerzen. Die sind vollständig weg. Das heißt, du hast sie fühlen können. Das heißt, da war es dick, oder wie? Und jetzt ist es weg. Halleluja, danke Jesus, Amen. Halleluja, preis den Herrn. Herzlichen Glückwunsch. Wer war das andere? Wer wollte was erzählen? Was ist bei dir passiert? Also ich habe eine Krebsdiagnose. Ich bin auch schon operiert worden. Also ziemlich viel rausgenommen worden. Ist ein großer Rest übrig geblieben, also man kann nichts mehr machen. Spürbar war an den Seiten noch hier solche. Da hattest du Schmerzen? Ja, und auch spürbar, und das ist weniger geworden. Das ist jetzt weniger geworden. Ja. Was hast du da gespürt? Druck oder was hast du gespürt? Also praktisch, als wenn wie was geschrumpft wäre. Ja. Ah, okay, da waren also Knoten, da waren die Tumore. Genau, Knoten, also erst ist ein paar ganzen Bauchraumtumore, aber da kann ich es halt spüren. Da konntest du spüren. Und wenn du jetzt spürst, wie viel ist denn jetzt im Vergleich zu vorher? Also ich komme also viel besser, also tiefer rein, also ist ein weniger. Das heißt, um wie viel Prozent sind sie mindestens geschrumpft? Also ich denke schon so mindestens 50%. Mindestens 50%, Halleluja. Weißt du, Herr, leg mal die Hände nochmal drauf, leg nochmal die Hände drauf, streckt einfach alle eure Hände aus. In Jesu Namen danke, Vater, dass diese Tumore sich vollständig auflösen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt in Jesu Namen, ich verfluche diesen Krebs von der Wurzel her, in Jesu Namen. Sag, komm raus aus diesem Körper, in Jesu Namen, frei und los, in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Jesus, Jesus, Jesus, tu dein Werk, tu dein Werk, tu dein Werk, tu dein Werk, tu dein Werk, tu dein Werk. Oh, tu dein Werk. Nicht mehr wieder. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir zerbrechen das, was die Ärzte gesagt haben, die Diagnose, die Prognose, in Jesu Namen zerbrochen. Wir sagen, das Verdikt des Himmels ist, durch seine Wunden bist du geheilt. In Jesu Namen. Jesus, Halleluja, komm her, Halleluja, danke Jesus. Von Trauma bist du an dem Wochenende wahrscheinlich schon ziemlich geheilt worden, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja. Jetzt pass auf, jetzt machen wir mal Folgendes, drück mal ganz fest, drück mal so fest du kannst jetzt auf die Stellen, wo das war. Wie fühlt sich das jetzt an? Also total weich. Und total weich? Ja. Das heißt, du spürst gar nichts mehr von den Tumoren? Nee. Halleluja, danke Jesus, Amen. Danke Jesus, mein Vater hat Krebs besiegt, Halleluja. Halleluja, Amen. Oh. Halleluja. Glory, was ist bei dir passiert? Ich habe so ein Überbein gehabt und das ist fast weg. Das ist jetzt fast weg? Das ist ganz wenig noch zu spüren. Wow. Wie groß war denn das? Das war so etwa. Wow, so groß? Mhm. Also sie sagt, sie hat ihren Überbein an der Hand. Schaut mal, seht ihr noch irgendwas groß? Sie hat ihren Überbein, das fast einen Zentimeter rausstand. Genau. Und es hat sich jetzt aufgelöst. Ja. Halleluja, danke Jesus, Amen. Glory. Komm, geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja, danke Jesus. Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Weißt du, mein Herr ist im Auflösungsbusiness. Halleluja. Weißt du, Herr, lass mich nochmal sehen. Wer hat alles gemerkt, dass jetzt etwas, wofür wir jetzt gerade, was du jetzt gerade die Hand aufgelegt hast, bei wem ist etwas zumindest kleiner geworden, geschrumpft? Wink nochmal mit der Hand. Das ist einfach nochmal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da oben auch 12, 13. Halleluja. Gib mal Jesus mal die Ehre für all das. Halleluja. Und ich sag dir, bei dir auch. No. Yeah. Praise God. Halleluja. Halleluja. Geben wir ihm die Ehre. Und ich sag dir etwas, ich möchte dir etwas sagen, da wo es jetzt etwas geschrumpft ist, da vielleicht noch nicht ganz spürbar weg ist, ich möchte dir etwas sagen. Philipper 1, Vers 6 heißt es, er, der das gute Werk begonnen hat, wird es auch vollenden. Amen. Sag mal, der das gute Werk begonnen hat, wird es auch vollenden. Halleluja. Sagst du deinem Nachbarn, der das gute Werk in dir begonnen hat. Der wird es auch vollenden. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, ich möchte gerne heute Nachmittag ganz kurz, euch ein kleines Wort weitergeben, was die Stunde geschlagen hat. Amen. Wie von euch wollen wissen, was die Stunde geschlagen hat? Halleluja. Wir haben es schon jetzt ein paar Mal gehört an diesem Wochenende. Die Welt ist im Aufruhr. Israel ist bedrängt wie nie zuvor. Das sind Zeichen dessen, was im Geist passiert, Zeichen dessen, was im Geist los ist in dieser sichtbaren Welt und auch im zweiten Himmel, letztendlich da, wo der Kampf ausgetragen wird, da ist einiges los. Und jetzt möchte ich dir heute Nachmittag ein bisschen sagen, was im dritten Himmel los ist, okay? Wie von euch interessiert es, was im dritten Himmel los ist, was der Plan ist, der vom dritten Himmel auf diese Erde herunterkommen soll in dieser Zeit. Amen. Und mit dem wollen wir uns verbinden. Bist du da dabei? Halleluja. Preist den Herrn. Haggai Kapitel 2, Vers 6 bis 9. Kannst du aufschlagen. Haggai Kapitel 2, Vers 6 bis 9. Da heißt es, denn so spricht der Herr der Herrscher. Noch einmal, wenig Zeit ist es noch. Und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern. Und ihr Lieben, das Ganze geschieht rund um Israel. Das ist das, was passiert. Rund um Israel werden alle Nationen erschüttert. Also alle Nationen momentan sind in irgendeiner Form betroffen von dem, was in Israel passiert. Du kannst es daran sehen, selbst die lateinamerikanischen Länder reagieren und diplomatisch und hier und dort. Und die ganze Welt reagiert auf das, was in Israel passiert. Alle Nationen werden erschüttert. Und jetzt kommt's. Sag mal, jetzt kommt's. Und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Amen. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben. Amen. Halleluja, Halleluja. Wovon spricht er? Er spricht vom Tempel des Heiligen Geistes. Das hat verschiedene Ebenen. Die erste Ebene bist du. Sag mal zu deinem Nachbarn, die erste Ebene bist du. Du bist, sagt Paulus, ein Tempel des Heiligen Geistes. Halleluja. Und diesen Tempel will Gott mit seiner Herrlichkeit füllen. Und dieser Tempel wiederum verbindet sich mit anderen Tempeln, zum Beispiel um dich herum. Das sind viele Tempel. Sag mal zu deinem Nachbarn, du Tempel, du. Halleluja. Und wir verbinden uns zu einem großen Tempel. Und dieser Tempel nennt sich die Gemeinde Jesu. Und das ist die zweite Ebene, von der hier die Rede ist. Er will dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Dieses Haus, das die Gemeinde ist. Er will es mit Herrlichkeit füllen. Und zwar nicht nur mit irgendeiner Herrlichkeit, sondern er sagt, größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Amen. Das bezieht sich auf den Tempel des Alten Testaments, wo sich die Herrlichkeit Gottes in einer Wolke manifestierte. Und es bezieht sich auch auf den Tempel des Neuen Bundes aller vorangegangenen Generationen, bevor Jesus wiederkommt. Bevor Jesus wiederkommt, bevor diese Weltzeit zum Ende kommt, wird die Herrlichkeit, die sich im Tempel freisetzt, größer sein als alles, was wir vorher gesehen haben. Amen. Halleluja. Wie viele von euch wollen sich damit verbinden? Amen. Und das Ganze, sagt er, geschieht mitten in den Erschütterungen dieser Welt. Mitten in den Erschütterungen des Bestehenden. Mitten da drin gießt Gott seinen Geist aus und er macht unsere Tempel herrlich und erfüllt unsere Tempel mit Herrlichkeit. Und da, wo die Herrlichkeit Gottes ist, da ist Frieden. Wow. Also die ganze Welt sehnt sich nach Frieden in dieser Zeit. Und sie wissen nicht, wo er herkommen soll. Hier steht es geschrieben. Da, wo die größere Herrlichkeit ist, da ist der Frieden. Halleluja. Da ist der Frieden. Da ist der Frieden, weißt du, da werden Menschen zu einem Pol des Friedens für ihre Umgebung. Amen. Also wenn dich Leute fragen, bist du nicht beunruhigt über das, was in der Welt passiert? Dann kannst du sagen, ja, auf der einen Seite, klar, wenn ich es jetzt vom Natürlichen her betrachte, können wir beunruhigt sein. Aber ich sage dir, wir betrachten es nicht vom Natürlichen, sondern wir betrachten es im Geist. Und im Geist weißt du ganz genau, wenn das die Zeit ist, in der Gott alle Nationen erschüttert, dann ist es gleichzeitig die beste Zeit, in der du als Christ, als Sohn Gottes überhaupt nur leben kannst. Halleluja, du lebst in der besten Zeit. Ja, manche sind noch nicht so überzeugt, die denken, ah, bei all dem, was so abgeht, das kann doch nicht ganz wahr sein, oder? Meint er das wirklich so? Ach, der will mich nur hier positiv. Nein, ich will dir die Perspektive des dritten Himmels geben. Ich will dir die Perspektive Gottes geben. Weißt du, Gott ist dabei. Die Zeiten beschleunigen sich, ja? Kannst du merken, die Zeiten beschleunigen sich. Und weißt du, du kannst sagen, auf der einen Seite, was beschleunigt sich? Die Erschütterungen beschleunigen sich. Also eine Erschütterungswelle nach der anderen. Zuerst Covid, dann Ukraine-Krieg, dann Gaskrise, dann Inflation, jetzt Israel-Krieg. Also eine Krise nach der anderen in immer schnellerer Abfolge. Das bedeutet eine Beschleunigung der Krisen. Aber gleichzeitig, was beschleunigt sich gleichzeitig? Gleichzeitig beschleunigt sich das Hereinfließen der Kräfte der zukünftigen Welt, der Herrlichkeit Gottes, der neuen Schöpfung in diese Welt hinein. Gott legt einen Zahn zu. Gott macht einen neuen Gang rein. Also wundere dich nicht, wenn du nach diesem Wochenende das Gefühl hast, wann immer du auf dein virtuelles Gaspedal im Geist trittst, dann boom, da ist plötzlich was ganz anderes dahinter. Also so, wir haben zwei Autos, meine Frau und ich, wir haben zwei Autos. Das eine ist ein bisschen schwerfällig. Also es hat, sagen wir, es fährt auch schnell, aber es beschleunigt nicht ganz so schnell, weil es ziemlich dick ist. Ja. So, wenn du da aufs Gas drückst, dann musst du schon voll drücken, damit es richtig, richtig abgeht. Okay? Und dann haben wir so ein kleines, wendiges Auto. Und wenn du da aufs Gas drückst, da musst du aufpassen, dass du hinterherkommst. Weil der zischt einfach so ab. Und immer, weißt du, wenn ich von einem Auto ins andere wechsle, muss ich mich immer ans neue Gaspedal gewöhnen. Also an einen neuen Zug. Weil wenn ich vom Großen ins Kleine komme, dann plötzlich, wenn ich genauso Gas gebe wie beim Großen, dann Verstehst du? Also Gott gibt einen neuen Zug. Ich glaube, das ist eines der Dinge, die du an diesem Wochenende erleben wirst. Gott gibt einen neuen Zug. Halleluja. Weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Deswegen braucht es Beschleunigung. Aber wie kommt die Beschleunigung? Die Beschleunigung, also was steht, sagen wir es so, was steht im Zentrum dieser größeren Herrlichkeit, von der die Bibel spricht? Was steht im Zentrum? Ich sag dir, was im Zentrum steht. Hebräer Kapitel 1, da spricht der Schreiber des Hebräerbriefs und sagt, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Sag mal, im Sohn. den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Halleluja. Dann geht der Hebräerbriefschreiber weiter, ich kann jetzt nicht alles lesen, und spricht von den Engeln und er kommt zu dem Schluss und sagt, im Zentrum der Pläne Gottes für diese Zeit stehen nicht die Engel, steht nicht irgendwie etwas, was er irgendwo an himmlischen Orten, irgendwie an unzugänglichen Orten irgendwie tut, irgendwelche geheimen Ratschlüsse oder großen Geheimnisse, die irgendwo im Verborgenen besprochen werden in Bezug auf diese Welt, sondern im Zentrum dessen, was er hier auf dieser Welt tut, stehen die Söhne Gottes. Wer sind hier die Söhne Gottes? Die Frauen sind auch Söhne Gottes. Amen. Sag zu einer Frau in deiner Nähe, du bist ein Sohn Gottes. Halleluja. Ja, ist wichtig. Amen. Wir sind alle Söhne durch Jesus Christus. Huh. Und Paulus sagt, diese Söhne sind es, die im Zentrum dieser größeren Herrlichkeit stehen. 2. Korinther 5, 17 heißt es in der Basisbibelübersetzung, wenn jemand in die Gemeinschaft mit Christus kommt, dann gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Amen. Dann gehört er bereits zur neuen Schöpfung, also zu dieser zukünftigen Welt. Amen. Zu dieser Welt, die im Kommen ist. Er gehört bereits zur Welt Gottes, zur Welt der Herrlichkeit. Wenn jemand in die Gemeinschaft mit Christus kommt, gehört er bereits dahin. Amen. Gehörst du schon dazu? Amen. Du gehörst bereits in den Himmel. Deswegen sagt Paulus, wir sind versetzt an himmlische Orte. Du gehörst bereits in den Himmel. Aber jetzt bist du noch hier auf der Erde. Oh, Halleluja. Jetzt frage ich dich, warum bist du noch hier auf der Erde? Also warum ist es nicht so, dass wenn ein Mensch sich bekehrt, dass dann einfach Gott sofort bumm macht und sagt, okay, den habe ich, ab mit ihm in den Himmel. Amen. Warum ist es nicht so? Warum bist du noch hier auf der Erde, obwohl du Jesus Christus in dir trägst, obwohl du bereits zur neuen Welt gehörst, obwohl du bereits zur neuen Schöpfung gehörst? Warum bist du noch hier auf der Erde? Ganz einfach. Sag zu deinem Nachbarn, ganz einfach. Ganz einfach, damit die Realität der zukünftigen Schöpfung, damit die Realität der zukünftigen Herrlichkeit durch dich in diese Welt hineinkommt. Amen. Um die größere Herrlichkeit, von der Haggai spricht, in diese Welt einzuführen, mit anderen Worten. Also wir haben manchmal als Christen ein falsches Konzept. Wir beten für irgendeine Erweckung, wir beten für irgendeine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes und wir sagen, oh Herr, wann wirst du deine Herrlichkeit offenbaren? Also und Gott im Himmel sitzt die ganze Zeit da und schaut runter und sagt, habe ich schon gemacht. Ich habe meine Herrlichkeit bereits offenbart im Sohn, in Jesus Christus, dem erstgeborenen Sohn. Und wenn du in ihm bist und er in dir ist, dann offenbart er seine selbe Herrlichkeit jetzt durch dich. Das heißt, wann ist die Zeit der größeren Herrlichkeit? Die Zeit der größeren, ich sag's dir ganz genau und auf die Minute und auf die Sekunde genau. Möchtest du genau auf die Sekunde genau wissen, wann die Zeit der größeren Herrlichkeit ist? Die Zeit der größeren Herrlichkeit beginnt auf die Sekunde genau in dem Moment, wo du dir der Realität der neuen Schöpfung in deinem Leben, der Realität der Sohnschaft, der Realität, wer du bist in Christus, bewusst wirst. Amen. In dem Moment beginnt es, weil diese größere Herrlichkeit ist für die Söhne. Amen. Es ist für die Söhne. Im alten Bund konnten sie die größere Herrlichkeit nicht tragen. Sie waren gesalbt, manche, nicht viele, aber manche waren gesalbt im alten Bund. Sie waren Diener Gottes, sie waren Diener. Mose war ein Diener, David war ein Diener, Elia war ein Diener, Elisa war ein Diener. Und sie waren gesalbt, mit Salbung gesalbt, aber sie waren keine Söhne. Und deswegen waren sie auch keine Träger der größeren Herrlichkeit. Und deswegen musste der Prophet Haggai sagen, noch einmal, wenig Zeit ist es noch. Und ich werde diesen Tempel mit einer Herrlichkeit füllen, die alles bisher Dagewesene übersteigt. Wann geschieht das? In dem Moment, wo die Söhne Gottes offenbar werden. Römer 8, Vers 19, die ganze Schöpfung, die alte Schöpfung, wartet darauf, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Mit anderen Worten, dass die offenbar werden, die Träger dieser größeren Herrlichkeit sind. Amen. Halleluja. Weißt du, und du kannst die Entscheidung treffen, weißt du, du kannst die Entscheidung treffen, wann es losgeht. Ich hätte einen kleinen Tipp für dich. Triff sie jetzt. Amen. Triff sie am besten jetzt. Halleluja. Weißt du, jetzt, genau, Halleluja. Steve, lern schnell. Halleluja. Also in dem Moment, wo du dich entscheidest, gemäß der Realität der neuen Schöpfung, nicht mehr der alten Schöpfung, sondern der neuen Schöpfung zu leben, in dem Moment beginnt's. Amen. Katie hat es heute Morgen schon gesagt, die neue Schöpfung, der neue Mensch ist vollkommen. Ist vollkommen. Und wir sprechen jetzt von einer geistlichen Realität. Weißt du, es sind zwei Dinge. Das eine ist, und es ergänzt sich perfekt, das eine ist, unsere Seele braucht noch Erneuerung manchmal. Amen. Unsere Seele braucht manchmal Freisetzung. Das sind Traumata, Dinge, Schlangen, was auch immer. Halleluja. Und da braucht die Seele manchmal Freisetzung. Amen. Aber dann ist wichtig, dass du deinen Stand einnimmst, gemäß der Realität des Geistes. Paulus sagt, Galater 5, 16, wandelt im Geist. Was heißt wandelt im Geist? Wandelt im Geist heißt nicht, wandelt irgendwie immer mit der Nase irgendwie in der Wolke oder sowas. So. Oh, ich bin so im Geist. Oh. Oh. Oh. Also das heißt nicht, wandelt im Geist. Sondern wandeln im Geist heißt wandeln gemäß der Realität dessen, was das Wort Gottes sagt. Das heißt wandeln im Geist. So kannst du wandeln im Geist definieren. Wandeln gemäß der Realität. Was sagt das Wort Gottes über dich und über mich? Was sagt das Wort Gottes über die neue Schöpfung? Was sagt das Wort Gottes über die Söhne Gottes? Was sagt das Wort Gottes? Und das hörst du. Und die Bibel sagt, der Glaube kommt woher? Aus dem Hören. Was heißt Glaube? Glaube heißt, es wird zu deiner lebendigen Realität. So Glaube ist keine Verstandesakrobatik, sondern Glaube heißt, du lässt dich hineinfallen in die lebendige Realität dessen, was das Wort Gottes sagt. Mhm. Was sagt das Wort Gottes? Ich gehe nochmal zurück zu dem Vers, den wir gerade hatten, 2. Korinther 5, 17. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Und ich habe es letzten Sonntag schon gepredigt, ich habe bei dem Thema letzten Sonntag bereits hier begonnen mit Glory Life. Und ich habe schon gepredigt, dieses Wort, das hier steht für neue Schöpfung, ist das Wort Kainos. Kainos. Kainos. Im Griechischen gibt es zwei Worte für neu. Das eine Wort ist Neos. Und Neos heißt so viel wie, okay, hast du ein neues Auto? Ja, das Auto kann 5 Jahre alt sein, das Auto kann ein veraltetes Modell sein, aber für dich ist es dein neues Auto. Das ist Neos. Aber Kainos, was heißt Kainos? Das ist ein anderes Wort für neu und das steht hier bei der neuen Schöpfung. Ich sag's dir aus dem griechischen Lexikon. Neu heißt Kainos im Sinne von, jetzt pass gut auf, noch nie da gewesen, bisher nicht bekannt, nicht erwartet, neuartig, ungewöhnlich, fremd, unerwartet, mit dem Beigeschmack des Unerhörten und Wunderbaren, dem Alten überlegen. Amen. Halleluja. Ja, das hat Gott gemacht. Amen. Geben wir ihm die Ehre. Das ist die neue Schöpfung. Halleluja, danke Jesus, dass ich nicht mehr eine alte Schöpfung bin. Danke Jesus, dass ich auch nicht eine runderneuerte Schöpfung bin. Danke Jesus, dass ich nicht nur irgendwie ein Reset für mein Leben bekommen habe. Weißt du, manche Christen lernen das, die Menschen, und sagen, ja, wenn du zu Jesus kommst, dann bekommst du einen neuen Anfang. Ja, und es stimmt zum Teil. Du bekommst einen neuen Anfang, aber ich sag dir, nicht einen neuen Anfang im Sinne von, okay, jetzt habe ich bisher meine ersten 30 Jahre gelebt, ein bisschen chaotisch und jetzt machen wir so einen kleinen Reset und jetzt fangen wir halt wieder neu an. Wir leben einfach dieses Leben so weiter, wir fangen neu an. Nein, weißt du, es geht nicht um einen neuen Anfang in dem Sinne von nur von einem Reset oder zurück auf los oder irgendwie sowas, sondern es geht um einen Neuanfang im Sinne von, das Alte ist vergangen, siehe etwas Neuartiges, Ungewöhnliches, Unerwartetes, noch nie Dagewesenes, Wunderbares ist gekommen, ist geworden. Amen. Und das bist du jetzt. Ja, die Welt muss sich umschauen, wenn du kommst nach diesem Wochenende. Ja, manche werden das spüren, die werden sagen, wow, was ist mit dir, wo bist du gewesen, was ist passiert? Weil sie werden die Abstrahlung merken. Warum hat der Schatten von Petrus die Kranken geheilt? Weil die Menschen um ihn herum diese Abstrahlung gespürt haben. Weil wenn Petrus durch die Straßen ging, dann ging er in diesem Bewusstsein, wow, ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Eine völlig neue Schöpfung, noch nie da gewesen. Eine Herrlichkeit größer als alles, was es bisher gegeben hat, ist in mir. Seid ihr eigentlich da heute Nachmittag? Ich glaube, ein paar haben ein bisschen zu viel gegessen. Halleluja. Du weißt ja, den Essgötzen treiben wir aus. Halleluja. Weißt du, du musst dir dessen bewusst werden, wer du bist. Amen. Völlig neuartig. Ja, deine Seele braucht eine Erneuerung. Aber ich sage dir etwas, dein Geist ist vollkommen. Dein Geist ist vollkommen. Christus lebt in deinem Geist. Christus ist eins geworden mit deinem Geist. Johannes 10, Vers 34 sagt Jesus selber zu den Jüngern etwas absolut Skandalöses. Er sagt, hey, habe ich euch nicht gesagt oder steht nicht geschrieben, ihr seid Götter. Da muss er erstmal tief durchatmen. Amen. Götter? Hey, wir haben doch gerade alle Götter ausgetrieben und entmachtet und rausgehauen. Nein, weißt du, er spricht nicht von Göttern in diesem Sinn, sondern er zitiert Psalm 82, Vers 6, wo es heißt, habe ich nicht gesagt, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle. Amen. Es heißt, Wesen mit derselben DNA wie Gott selber. Amen. Wesen, die, weißt du, nicht mehr normale Menschen. Weißt du, wir müssen uns verabschieden als Christen. Also wir müssen uns von diesem Mindset verabschieden, dass wir als Christen noch normale Menschen sind. Wie oft habe ich so diesen Satz gehört von manchmal von Christen? Ja, wir sind Christen, aber wir sind schon auch noch normal. Ja, ich bin Christ und deswegen bin ich eben nicht mehr normal. Amen. Gewöhn dich, wie heißt es bei The Chosen, gewöhn dich an anders. Gewöhn dich an nicht mehr normal. Und jetzt nur für alle die jetzt sich ganz besonders stark freuen, das bedeutet nicht, dass du jetzt irgendwie verrückt, komisch wirst und irgendwie, also für die Leute dieser Welt nicht mehr irgendwie keinen Zugang mehr zu ihnen hast, sondern es bedeutet, dass du ein Bewusstsein hast dessen, wer in dir lebt. Weißt du, der Größere lebt in dir. Johannes sagt in 1. Johannes 4, Vers 4, Kinder, ihr seid aus Gott und ihr habt sie überwunden. Weißt du, all die Geister, all die Mächte, du hast sie überwunden. Weißt du, wenn du heute Morgen von ein paar Schlangen befreit wurdest oder von ein paar Götzen oder von Traumata oder Schmerzen oder Dämonen oder Geister oder was auch immer, dann mach dir heute Nachmittag bewusst, hey, ich bin aus Gott und ich habe sie überwunden, sie sind unter meinen Füßen und sie können auch nicht mehr wiederkommen, weil ich bin aus Gott und größer ist der, der in mir ist, als der in der Welt ist. Halleluja! Glory! Halleluja. Ich weiß nicht, wenn ihr nicht begeistert seid, ich bin begeistert. Halleluja. Oh, das ist meine Botschaft, ich sag's dir. Halleluja. Wow, Katie is excited, I'm so glad. Halleluja. Halleluja. alle. Römer 8, Vers 15. Lass uns mal schnell nach Römer 8, Vers 15 gehen. Halleluja. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Amen. Und manchmal haben wir uns nur auf den Teil konzentriert, wo es heißt, wir rufen jetzt Abba, Vater. Und dann hast du manchmal so christlich süßliche Sachen, so, oh, wir rufen jetzt alle Abba, Vater, Papa, oh, wie schön, wir sind alle seine Kinder, la, la, la, la, la, la. Hörst du es? Und das ist super, wenn du erkannt hast, dass du sein Kind bist. Absolut, Amen. Seht, welche eine große Liebe der Vater zu euch hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Amen, 1. Johannes 3, Vers 1. Aber es muss uns auch bewusst sein, was es bedeutet, dass wir seine Kinder sind. Und hier steht es, wir haben nicht mehr den Geist der Knechtschaft, Amen, sondern den Geist der Sohnschaft. Und wenn Paulus sagt, hey, hier ist der Geist der Knechtschaft und da ist der Geist der Sohnschaft, dann heißt es, dass der Geist der Sohnschaft das Gegenteil ist vom Geist der Knechtschaft. Was heißt es, unter dem Geist der Knechtschaft zu sein? Geist der Knechtschaft heißt, ich bin unter den Dingen. Das heißt Knechtschaft. Der Knecht ist unter. Auf den wird draufgegeben. Oh, der Knecht. Den knechten wir jetzt aber hier. Der Knecht. Also der Knecht ist immer drunter. Der ist sozusagen das Ende der Befehlskette. Ist der Knecht. Der Knecht ist drunter. Aber wir haben nicht den Geist der Knechtschaft, sondern wir haben das Gegenteil vom Geist der Knechtschaft empfangen. Was ist das Gegenteil vom Geist der Knechtschaft? Ja, Sohnschaft, aber was bedeutet es, wenn du es runterbrichst? Sohnschaft bedeutet Herrschaft. Amen, weil Knechtschaft, was ist das Gegenteil von Knechtschaft? Das Gegenteil von Knechtschaft ist Herrschaft. Amen. Ich sag mal den folgenden Satz, ich sag mal so. Da, wo die alte Schöpfung, überall da, wo die alte Schöpfung ein Knecht war. Und die alte Schöpfung ist in so vieler Hinsicht ein Knecht, weißt du? Der normale Mensch ist in so vieler Hinsicht ein Knecht, der ist alle möglichen ausgeliefert, alle möglichen, was da rumfliegt im unsichtbaren Raum, Gedanken, alles mögliche, was auf ihn einströmt, Umstände, sein Körper, seine Seele, seine Gefühle, seine Vergangenheit. Von all diesen Dingen wird die alte Schöpfung geprägt. Okay, das sind all die Dinge, weißt du, da ist die alte Schöpfung ein Knecht. Und ich sag dir etwas, überall da, wo die alte Schöpfung ein Knecht war, ist die neue Schöpfung ein Herr. Amen. Amen. Ich sage es nochmal, überall da, wo die alte Schöpfung ein Knecht war, ist die neue Schöpfung ein Herr. Also, ich habe es gerade aufgezählt. Wo bist du überall ein Herr? Es beginnt mit deiner eigenen Seele. Das sollte es zumindest beginnen. Manche Christen wollen die ganze Welt einnehmen, aber sie herrschen nicht über ihre eigene Seele. Wie soll das funktionieren? Amen. Ja, dann irgendwann mal nimmst du die Welt ein, aber dabei merkst du plötzlich, oh, meine Seele ist total im Chaos. Also die neue Schöpfung hat Herrschaft über ihre Seele. Du hast Herrschaft über deine Gedanken. Du hast Herrschaft über deine Gefühle. Du hast Herrschaft über deine Hormone. Amen. Du hast auch Herrschaft über deinen Magen. Oder deinen Bauch. Ja, Paulus sagt ja, bei manchen ist der Gott der Bauch. Ja, okay. Du hast Herrschaft. Amen, du hast Herrschaft. Sag mal, du hast Herrschaft. Sagst du deinem Nachbarn, du hast Herrschaft. Oh, Halleluja. Überall, wo die alte Schöpfung ein Knecht war, ist die neue Schöpfung ein Herr. Und das ist so wichtig, dass du das weißt. Amen. Weißt du, man kann bei allem auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Ja? Weißt du, ich glaube, dass Gott immer wieder, weißt du, wir nennen es, wir machen bei uns, ab und zu machen wir diese, jetzt im Januar machen wir es wieder so Encounter-Wochenende, ja, wo wirklich so ein geistlicher Frühjahrsputz stattfindet. Ja, so geistlicher Frühjahrsputz. Also so wie wir heute Morgen, das war auch so ein Putz. Ja, das war jetzt ein Herbstputz, aber man kann es zu allen Jahreszeiten haben. Ja. Ist total wichtig. Aber weißt du, was total wichtig ist? ist, dass du all dieses, weißt du, dieses Konfrontieren der Traumata, dieses Konfrontieren der Dämonen, das Konfrontieren all der Dinge, die manchmal deine Seele noch aus der Vergangenheit halten, dass du all diese Dinge konfrontierst aus einem Bewusstsein totaler Herrschaft über deine Seele. Dass du weißt, weißt du, wenn du heute Morgen gesagt hast, so, dieses Trauma, das lasse ich jetzt los, da nehme ich Autorität drüber, da, in Jesu Namen, dieser Fluch ist zerbrochen, dieser Missbrauch in Jesu Namen, der wird mich nie mehr irgendwie beeinflussen. Amen. Also dann stellst du dich da drauf. Amen. Und dann sage ich dir, dann hast du auch nach dem Befreiungsgebet noch Autorität dazu zu stehen. Das ist total wichtig. Amen. Also Gott will, dass wir stehen. Halleluja. Also ich hatte mal eine Frau, nur das fällt mir gerade nur ein, das ist ein Beispiel jetzt im Körperlichen, war eine Frau, die kam zum ersten Mal in einen unserer Gottesdienst, sie hat sich bekehrt in dem Gottesdienst, wurde geheilt an der Hüfte, hatte Hüftprobleme, Schmerzen und so weiter, Bewegungseinschränkung, wurde geheilt. In dem Gottesdienst habe ich das erwähnt, was ich gerade jetzt sage, nämlich, dass wir Autorität haben. Ich habe da insbesondere gesagt, wir haben Autorität auch über Symptome im Körper. Und ich habe zu den Leuten gesagt, hey, wenn die Symptome, die du bisher hattest und jetzt sind sie weggegangen, wenn sie versuchen, wieder an deine Tür zu klopfen, dann stampf auf mit dem Fuß und sag, hey, ich habe Autorität über dich, Symptom, nicht mehr bei mir. Ich bin geheilt durch die Wunden Jesu, raus jetzt. Amen. Und diese Frau hat genau das erlebt. 3 Tage später, nachdem sie sich bekehrt hatte und geheilt worden ist, ist sie morgens aufgewacht und oh, die Hüfte hat wieder wehgetan. Aber preis den Herrn, sie hatte das Wort Gottes gehört. Aber sie hat es nicht nur gehört, sondern sie hat es aufgenommen und sie hat mir hinterher eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, ich habe mich daran erinnert, Pastor, dass du gesagt hast, ich habe Autorität. Und dann ist sie aufgestampft und hat gesagt, in Jesu Namen, das kommt nicht mehr bei mir in meinen Körper. Schluss damit. Der Pastor hat gesagt, es ist aus und vorbei. Jetzt zack, weg in Jesu Namen. Amen. Das nenne ich Gehorsam. Halleluja. Halleluja. Und ab diesem Tag hat sie nie wieder ein Problem gehabt mit der Hüfte. Halleluja. Weißt du, manchmal will Gott, dass du auch selber noch deine Autorität wahrnimmst. Nicht nur manchmal, immer öfter. Also manche Christen wollen ihr ganzes Leben lang Babys bleiben. Sie wollen am liebsten immer jemand haben, der irgendwie bereit steht, um für sie zu beten und sie zu pampern und ihnen zu sagen, oh ja, komm, lass uns noch hier noch was finden. Vielleicht gibt es da noch was in deiner Seele. Ah, komm hierher und weißt du, und es ist super, weißt du, Babys musst du wiegen und Babys musst du füttern und so weiter. Ja. Aber wie viele von euch wollen ihr ganzes Leben lang Babys bleiben? Also hier steht nicht, wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern wir haben den Geist von Babychristen empfangen, die plärren, Abba, Vater. Das sind Babys. Amen. Nein, weißt du, du sollst Abba, Vater sagen. Amen. Aber weißt du, wie sollst du sagen? Du sollst sagen, Abba, Vater, Halleluja, ich bin dein Sohn. Und weil ich dein Sohn bin, habe ich Autorität. Und da, wo ich früher Knecht war, bin ich jetzt Herr. Und da, wo ich früher drunter war, da bin ich jetzt drüber. Und da, wo ich mich früher damit abgefunden habe, damit finde ich mich jetzt nicht mehr ab, weil ich habe Herrschaft. Halleluja, Glory. Yes, Lord. Jesus! Oh! Hey! Weißt du, du musst dir einen Satz angewöhnen, der sagt, nicht mit mir. Nicht mit mir. Und ich spreche nicht davon, dass du diesen Satz gegen Menschen anwendest, weil das gibt es dann auch, ja. Nicht mit mir. Nein, du musst schon genau trennen. Katie lehrt es auch ganz genau. Weißt du, es geht genau auf die Dämonen, nicht auf die Menschen. Manche schießen manchmal ein bisschen vorbei. Gibt es dann Streifschüsse? Okay. Aber nicht mehr bei uns. Amen. Halleluja. Wir zielen genau. Wir zielen genau auf das, was uns knechten will. Und wir erkennen, hey, wir sind nicht mehr unter Knechtschaft, sondern wir sind Söhne und damit haben wir Herrschaft. Halleluja. Johannes, eine Stelle noch. Johannes 17, 22. Und dann aktivieren wir das auch. Ich weiß noch nicht wie, aber wir werden was finden. Halleluja. Glory. Johannes 17, 22. Jesus sagt, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Oh, das ist schon der Hammer. Verstehst du? Oh, die Herrlichkeit, sagt Jesus, die ich vom Vater bekommen habe, habe ich denen gegeben, die mir nachfolgen. Amen. Wer folgt hier Jesus nach? Also, sag mal, dieselbe Herrlichkeit, die auf Jesus war, die in Jesus war, die um Jesus herum war, ist auf mir, in mir und um mich herum. Also ich sag dir was, ein einzelner Sohn der Herrlichkeit, ich nenne sie Söhne der Herrlichkeit, deswegen heißt mein zweites Buch, ja, wer es noch nicht kennt, Söhne der Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Weißt du, ein einzelner Sohn der Herrlichkeit hat mehr Power, jemand hat mal gesagt, mehr Power in seinem kleinen Finger, als der Teufel mit all seinen Dämonen, all seinen Horden, all seinen Heerscharen, all seinen Zauberern, Hexen, Schlangen, Skorpione, was auch immer, Drachen oder sonstiges Getier. Amen. Ein einzelner Sohn der Herrlichkeit hat mehr Autorität in seinem kleinen Finger. Das wäre mal interessant. So, das wäre mal interessant. Hey, neue Praxis. Heilen mit dem kleinen Finger. Yeah. Hihihi. Sag mal zum Nachbarn, schau mal mein kleiner Finger. Oh, Halleluja. Ich lese weiter. Johannes 17, 22. Dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt, jetzt kommt noch was, muss ich dir geben. Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie du mich, Jesus, geliebt hast. Huhuhu. Also das ist das Ende von jeder Verdammnis, Selbstanklage, irgendwelche Schmerzen, Traumata, wo irgendjemand dir gesagt hat, du bist nicht schön, du bist nicht gut, du bist nicht liebenswert, du bist nicht irgendwas. Hier steht der Vater im Himmel, liebt dich so genau so sehr, wie er Jesus liebt. Du bist sein Liebling. You too, ja. Ja. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich weiß nicht, was du bist, aber ich bin der Liebling Gottes. Ja, das ist wichtig. Oh, Halleluja. Jetzt pass auf, wir müssen weitermachen. Vers 24, jetzt kommt nämlich die Krönung. Er sagt im Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt von Grundlegung der Welt an. Amen. Was sagt er hier? Er sagt, Jesus möchte, dass du und ich uns da aufhalten, wo er jetzt ist. Wo ist denn Jesus jetzt? Sitzen zur Rechten Gottes. Amen. Halleluja. An himmlischen Orten. Wo möchte er, dass du bist? Weißt du, nicht nur im Gottesdienst. Oh, wir sind an himmlischen Orten. Oh, war das wunderbar heute. Wir waren an himmlischen Orten und dann kommst du raus und sagst, oh, jetzt geht's wieder ins Tal hinunter. Amen. Also das ist unser Aufenthaltsort. Unser Aufenthaltsort. Oh. 24 Stunden. Rund um die Uhr. Jetzt sagst du, wie mache ich das? Ich muss ja nur arbeiten. Es geht nicht darum, was du tust im Sichtbaren. Es geht doch nicht mal darum, was du denkst, sondern es geht darum, was du glaubst. Was glaubst du, wo du bist? Was glaubst du denn, wo du jetzt gerade bist? Ja, in Filderstadt, im Glory Life Zentrum. Ja, stimmt, korrekt, irdisch korrekt. Aber alte Schöpfung, ja, weiß Bescheid. Aber was sagt die neue Schöpfung? Wo bist du? Wo, frag mal danach mal, wo bist du eigentlich? An himmlischen Orten in der Herrlichkeit, sitzen zur Rechten des Vaters, da wo Jesus ist, da bin ich, so wie er ist, so bin ich in dieser Welt. Halleluja! Das ist unser Aufenthaltsort. Amen. Ja, aber ich fühle mich nicht danach. Wer hat dich gefragt, wie du dich fühlst? Amen. Was ist mit unseren Gefühlen? Wir herrschen über sie. Amen. Ja, weißt du, manchmal, ich fühle mich auch nicht immer wie in der Herrlichkeit. Manchmal fühle ich mich wie in der Hölle. Ja, wirklich. Also, ich meine, wir gehen durch Sachen, weißt du, wenn ich irgendwo hingehe, da diene ich, Konferenz, was weiß ich, irgendwo, weißt du, am Anfang, dann kommst du da hin und da ist nicht gleich immer schon im Gefühlten, weißt du, der Himmel schon total offen. Manchmal gibt es einfach auch noch ein bisschen was, so ein bisschen was, was so um dich herum. Weiß jemand, wovon ich rede? Hat jemand? Also, aber ich frage nicht meine Gefühle, wo sie zu Hause sind. Amen. Kennst du Miss Wigglesworth? Okay, was hat Miss Wigglesworth gesagt? Miss Wigglesworth wurde gefragt und hat gesagt, Smith, wie geht's dir? Und Miss Wigglesworth hat geantwortet und gesagt, Miss Wigglesworth fragt seine Seele nicht, wie es ihr geht. Smith Wigglesworth sagt seiner Seele, wie es ihr geht. Amen. Amen. Also da ist eine Botschaft an deine Seele heute Nachmittag. Du musst deine Seele mal vielleicht noch mal kurz informieren. Sag mal kurz deiner Seele. Sag mal, Seele, du bist versetzt mit dem Geist an himmlische Orte. Das ist dein Aufenthaltsort. Falls du es noch nicht mitbekommen hast. Und falls du es noch wagst, anders zu fühlen, das ist jetzt vorbei. Ich werde dich nicht länger beachten, sondern ich glaube, was das Wort Gottes sagt. Und das Wort Gottes sagt, ich bin da, ich habe es geschafft, ich bin an himmlischen Orten. Und da geht es mir so unendlich gut. Gut. Sag mal, gut. Halleluja. Weißt du? Das bedeutet, manche denken jetzt, oh, der lehrt uns da aber hohe Geschichten da, was ist denn das? Weißt du, das, was ich dir jetzt gerade gepredigt habe, bedeutet dem Evangelium, dem einfachen Evangelium des stellvertretenden, vollbrachten Werkes Jesu Christi vom Kreuz bis zum Thron zu glauben. Ich habe dir nichts anderes demonstriert, außer wie glaube ich an das Evangelium. Das war jetzt eine kleine Lektion, wie glaube ich an das Evangelium praktisch. Glauben an das Evangelium praktisch heißt, ich glaube, alles was Jesus vollbracht hat in seinem stellvertretenden Erlösungswerk, hat er für mich vollbracht. Deswegen ist es stellvertretend. Er hat es für mich, er hat es an meiner Stelle vollbracht. Das heißt, was hat er vollbracht? Er hat den Tod des alten Lebens für mich vollbracht, indem er gestorben ist. Amen. Er ist wieder auferstanden aus den Toten, damit ich mit ihm auferstehen kann und eine neue Schöpfung sein kann. Amen. Und er ist zur Rechten des Vaters in den Himmel aufgefahren, damit ich mit ihm da sein kann, wo er ist, an himmlischen Orten. Amen. Ich sage es immer so, Jesus Christus, der Sohn Gottes in der Herrlichkeit des Vaters, hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen, wurde ein Menschensohn außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, damit wir, die wir Menschensöhne waren, außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, zu Gottes Söhnen in der Herrlichkeit des Vaters würden. Amen. Das ist der Wechsel. ein bekannter Mann Gottes, von dem wir auch viele Bücher am Büchertisch haben, der schon eine Weile tot ist, aber der viel über dem Evangelium meditiert hat, hat diesen gewaltigen Satz gesagt. Ich habe ihn letzten Sonntag schon zitiert, aber ich sage ihn nochmal. Dieser Satz heißt, wenn wir die Tatsache seiner Stellvertretung, also die Tatsache der Stellvertretung von Jesus, dass er stellvertretend durch alles durchgegangen ist, durch das Leiden, die Wunden, die Gefangenschaft, den Verrat, das Kreuz, den Tod, die Auferstehung und die Verherrlichung, wenn wir die Tatsache seiner Stellvertretung, also dass er all das stellvertretend für uns vollbracht hat, wenn wir diese Tatsache seiner Stellvertretung gebrauchen wie einen Fahrstuhl, dann wird das Wort Wirklichkeit. Amen. Dann wird das Wort Wirklichkeit. Das heißt, also Jesus kam auf die Erde außerhalb der Herrlichkeit Gottes, war Fahrstuhl nach unten. Er ging wieder hoch in die Herrlichkeit des Vaters zurück und was hat er gemacht? Uns mitgenommen. Also Fahrstuhl nach oben. Amen. Fahrstuhl nach oben. Wie schwer ist es, einen Fahrstuhl zu bedienen? Ha? Wenn du nach oben möchtest. Ich möchte in den obersten Stock. Du stellst in den Fahrstuhl rein, sagst, oh, ich möchte in den oberen Stock. Passiert nichts. Was musst du tun? Du musst den Knopf drücken. Amen. Was ist der Knopf? Glaube dem stellvertretenden Werk von Jesus. Gebrauche es wie einen Fahrstuhl und du merkst, du bist da. Amen, wie ein Fahrstuhl. Halleluja, puh, bist du da. Wie schnell bist du da? Weißt du, es ist nicht ein Arbeiten. Weißt du, wenn ich den Knopf gedrückt habe im Fahrstuhl, ich meine, wir haben hier einen Fahrstuhl bei uns im Zentrum. Wenn ich im UG den Knopf für den Fahrstuhl drücke, für das erste UG, ja, und ich stelle mich da rein, weißt du, dann ist nicht so, in dem Moment, wo ich den Knopf gedrückt habe, dann, oh, jetzt müssen wir es schaffen. Hoch, hoch, komm, komm, komm, hör, hör, hör, ich strecke mich aus, hör, ich bin schon fast im EG, noch ein bisschen höher, noch ein bisschen arbeiten, noch ein bisschen Klimmzüge machen, noch ein bisschen Herrlichkeitsgymnastik. Sag dir was, wenn ich den Knopf gedrückt habe, kann ich sowas von sicher sein, es dauert nicht mal eine halbe Minute und ich bin da. Versetzt an himmlische Orte, in der himmlischen Herrlichkeit zu Hause. Halleluja, ein Sohn Gottes, der Herrschaft hat. Amen. Herrschaft über alles, wo die alte Schöpfung ein Knecht war. Das heißt, Herrschaft über deine Seele. Davon haben wir es dieses Wochenende stark, weil das ist ganz wichtig. Amen. Das ist das Zentrum. Wir können nicht die ganze Welt verändern, ohne dass wir lernen, Herrschaft über unsere Seele einzunehmen. Amen. Aber genauso geht es dann weiter. Und das hatten wir auch schon dieses Wochenende und da sind wir voll dran auch. Genauso geht es weiter. Herrschaft über die Seele bedeutet dann auch Herrschaft über den Körper. Amen. Wo die alte Schöpfung ein Knecht war, zum Beispiel im Bereich all der Dinge, die materiell sind hier auf dieser Erde, ist die alte Schöpfung den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, man nennt sie Naturgesetze, unterworfen. Richtig? Weißt du, das, was sie dir in der Physik beigebracht haben in der Schule, ist nicht verkehrt. Das ist nun mal so. Weißt du, wenn ich jetzt hier das Glas nehme und dann sage ich hier so, okay, jetzt lasse ich mal kurz los. Dann kannst du wissen, was passiert im Natürlichen. Ja, du kannst, ja. Die alte Schöpfung ist einfach dem unterworfen. Du kannst nicht sagen, okay, Herr, ich glaube dir, ich steige auf den Wolkenkratzer im 50. Stock und springe einfach runter. So hat der Teufel zu Jesus gesagt, das soll er tun. Ja, spring einfach runter, du bist doch der Sohn Gottes. Aber Jesus war nicht dumm. Weil die Gesetze dieser natürlichen Schöpfung gelten bis zu dem Punkt, wo die Sohnschaft, wo die Herrschaft der neuen Schöpfung reinkommt. Und das hat Jesus demonstriert. Also Jesus war ein Herr über die Naturgesetze. Kannst du schon sehen, oder? Sturm, schweig und verstumme. Boah, im Boot, nächste Sekunde an Land. Versetzungswunder, haben wir schon viele Zeugnisse bekommen von Leuten, die übernatürlich versetzt wurden von einem Ort an den anderen. Warum? Weil die neue Schöpfung hat da Herrschaft, wo die alte Schöpfung unter Knechtschaft war. Die neue Schöpfung hat Herrschaft über die Materie. Also was ist das Geheimnis dahinter, dass Metall sich in Körpern auflöst, zum Beispiel, als dem, weißt du, die alte Schöpfung nennt es dann immer ein Wunder. Das ist interessant, weißt du, die alte Schöpfung nennt all das ein Wunder, was für die neue Schöpfung völlig normal ist. Amen, ich sag's nochmal, die alte Schöpfung nennt all das ein Wunder, was für die neue Schöpfung völlig normal ist. Und wir müssen uns an normal gewöhnen. Wir müssen normal werden. Sagst du vorher, ja, vorher hast du gesagt, wir sind nicht mehr normal, jetzt sind wir wieder normal. Ja, du bist nicht mehr normal in Bezug auf die alte Schöpfung, aber du bist normal in Bezug auf die neue Schöpfung. Und was in Bezug auf die alte Schöpfung nicht normal war, ist jetzt normal. Capito? Nee. Okay. Ja, yeah. Amen. Halleluja. Amen. Weißt du, ich glaube, dass wir in Zeiten reingehen, wo wir mehr und mehr, weißt du, wo es für uns immer weniger unnormal ist. Wenn du zum Beispiel, so wie wir gerade gesprochen haben zu Knoten, dass sie sich auflösen, Tumoren, dass sie sich auflösen und so weiter. Wo es immer mehr für dich, einfach von deinem eigenen Empfinden her, unnormal wird, wenn es nicht passiert, was du sagst. Wenn es nicht passiert. Und ich, oh, da ist was passiert. Ein Wunder. Das ist noch ein bisschen die Perspektive der alten Schöpfung. Weißt du, nicht, dass wir uns nicht freuen sollen und sollen, Halleluja, danke Jesus für das, was du tust, weil es geht ja nur durch ihn. Amen. Also diese Herrschaft der neuen Schöpfung ist nur unter seiner Herrschaft. Wir sind Könige, sagt das Wort Gottes, aber wir sind Könige unter dem König der Könige. Er ist König der Könige. Er ist der König der Könige. Sag mal zu deinen Nachbarn, das bist du. Das heißt, wir sind alle immer noch unter Herrschaft. Aber wir sind nur unter einer einzigen Herrschaft. Und diese Herrschaft ist die Herrschaft Jesu Christi. Diese Herrschaft ist die Herrschaft des Heiligen Geistes. Diese Herrschaft ist die Herrschaft des Vaters im Himmel. Wir sind unter seiner Herrschaft. Aber ich sage dir, unter seiner Herrschaft, sagt das Wort Gottes, sind wir Gesandte anstatt seiner. Das heißt, wir sind hier in dieser Welt, um diese Herrschaft auszuüben. Amen. Um sie auszuüben. Das heißt, Herrschaft auszuüben über deine Seele, Herrschaft auszuüben über deine Gedanken, Herrschaft auszuüben über deinen Verstand, deinen Willen, deine Gefühle, Herrschaft auszuüben über deinen Körper, über so manche Symptome, die dich vielleicht verunsichern wollen, Herrschaft auszuüben über all das Materielle, was sich irgendwo dem Willen Gottes in den Weg stellt. Herrschaft über jeden Umstand. Herrschaft sogar über die Zeit. Also Paulus hat gesagt, kauf die Zeit aus. Ich sag dir was, die Zeit, wenn du im richtigen Bewusstsein gehst, die Zeit muss dir dienen. Amen. Sag mal, ich diene nicht mehr länger der Zeit. Sondern die Zeit dient mir. Was heißt es? Das heißt ganz einfach, ich tue, was ich in meinem Geist empfinde, was ich tun soll. Und ich kann davon ausgehen, dass ich immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein werde. Amen. Also egal wie, aber Gott macht es so, dass du immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist. Also ich staune immer wieder, wie Gott so Sachen macht. Jetzt waren wir vor zwei Wochen in Albanien, ja. Und da habe ich das auch wieder erlebt, weißt du, da war in Albanien, da ist ja so, da musst du mindestens 4 Stunden am Stück predigen, sonst sagen sie, du weißt nichts. Ja, also es war so, du musst 10.30 Uhr geht's los und dann, okay, 15 Uhr ist Mittagspause, bis dahin machst du durch. Ja. So, also du predigst, du dienst, du machst alle möglichen Sachen, gut. So, also habe ich gemacht, bis 15 Uhr durch, Aktivierung, Wunder, was weiß ich, alles Mögliche, mindestens 3 Predigten gehalten. Man weiß nie so genau, wann hört die eine auf, wann fängt die andere an. Zwischendurch hast du Aktivierung, Wunder, was auch immer. Dann, okay, jetzt gehen wir mal schnell raus, gehen wir was essen. Die haben weitergebetet für die Leute vor Ort. Wir sind was essen gegangen. Dann kam er wieder, nach einer Dreiviertelstunde oder so, kam er wieder, dachte ich, okay, ich empfinde, jetzt sollte man, glaube ich, mal wieder schauen, was die so machen. Ja. In dem Moment, wo ich in den Raum reinkomme, meine Frau war schon vor mir da gewesen, die war auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, Halleluja. In dem Moment, wo ich in den Raum reinkomme, sagt meine Frau, komm schnell her, hier ist ein Mann, der hat gerade sein Leben Jesus übergeben und der braucht Gebet. Und dann gehe ich da hin und dann war da dieser Mann und dann erzählt mir dieser Mann seine Geschichte und sagt mir, ich komme aus Sizilien, der ist extra aus Sizilien da nach Albanien gefahren, 700 Kilometer mit dem Auto. Ja, und zwar deswegen, weil seine zwei Töchter, die in den USA leben, die hatten mich im Fernsehen gesehen und hatten sie ihm gesagt, wenn der nach Albanien kommt, weil sie sind alle Albaner, ist eine albanische Familie, ja, hat gesagt, wenn der nach Albanien kommt, dann musst du nach Albanien fahren, egal wie weit es ist. Sein Problem war aber, 6 Monate vorher hatte er, also nicht jetzt schon das Bild reinbringen, bitte. Wir können ja nicht schon das Ergebnis einblenden, wenn ich noch einmal erzählen will. Shakarakabakabaka. Okay. Also pass auf. Dieser Mann hatte 6 Monate vorher oder 5 oder 6 Monate vorher einen schweren Unfall gehabt und dadurch hat er sein komplettes Knie zerstört. Und die Ärzte, damit um das wieder zusammen zu flicken, haben sie ihm einen riesen Metallteil, er hat mir das Röntgenfoto gezeigt von dem Metallteil, ein Metallteil hier abwärts vom Knie bis hier runter, einoperiert mit lauter so Querspangen, so alle paar Zentimeter so ein Querteil. Ja? Ging es noch weiter runter? Ja, also es ging ziemlich weit runter, ich weiß nicht mehr genau wie weit. Also hier das ganze Schienbein jedenfalls, immer mit so Stücken, so Querspangen dazwischen. Ja, also richtig mächtiges Metallteil. Und sie haben ihn das Metall da reingemacht, aber er hatte seither nach wie vor, er hatte extreme Schmerzen. Er kam auf einer Krücke in den Gottesdienst, der war 700 Kilometer gefahren, er war fix und fertig, dass er überhaupt gefahren ist. Das ist wirklich, das war nur seinen Töchtern zu verdanken. Und hatte extreme Schmerzen, konnte nicht richtig laufen, gar nichts. Und er saß da und ich komme rein und Irina sagt, hey, gerade hat er sein Leben Jesus gegeben und wir wollten gerade anfangen zu beten, weil der hat ein Metall im Knie, du musst kommen und wir beten. Und dann gehe ich da hin und dann schaue ich mir das Foto an, das er mir zeigt. Und dann sage ich so zu ihm, kann es sein, dass dein Bein durch dieses Metall irgendwie vielleicht länger ist als das andere Bein? Ich bin ja kein Arzt, ich habe keine Ahnung. Ja? Aber irgendwie, das war so der Impuls, den hatte ich so innerlich. Ich meine, ich habe sowas noch nie erlebt, dass jemand ein Bein verlängert bekommen hat. Also meistens bete ich für Leute, die ihr Bein irgendwie durch Herausoperieren von Knochen verkürzt bekommen haben, aber in dem Fall war es verlängert. Ich habe gesagt, kann es sein, dass es länger ist? Dann sagt er, woher weißt du das? Dann sage ich, war nur so ein Gedanke. Dann sagt er, genau, das hat der Arzt gesagt. 3 Zentimeter länger. Das Bein ist 3 Zentimeter länger geworden und zwar einfach dadurch durch diese Quermetallspangen, die haben einfach den Knochen verlängert. Ja, dadurch war das Bein länger. Ja. Da habe ich zu ihm gesagt, okay, da gibt es nur eine Sache. Wir müssen jetzt diesem Bein befehlen, dass es schrumpft. Ich habe ihn gefragt, ob er einverstanden ist, dass es schrumpft. Ich meine, ich habe ihm angeboten, ich kann auch beten, dass das andere länger wird, aber. Aber mir schien es einfach sinnvoll zu sagen: Okay, wir glauben, dass dieses Bein schrumpft. Und ich habe seine beiden Beine in die Hand genommen. Du konntest genau sehen, dass die Leute haben zugeschaut, die sind dann angelaufen gekommen. Und es waren tatsächlich 3 Zentimeter Unterschied. Und ich nehme sein Bein in die Hand, ich gebe einen kurzen Befehl, einfach im Bewusstsein. Weißt du, wenn ich einen Befehl gebe, dann gebe ich einen Befehl im Bewusstsein der Herrschaft, der neuen Schöpfung. Und dann habe ich gesagt, im Namen Jesus, Bein, wachse auf die Länge des anderen Beines. Und bumm, war das Bein 3 Zentimeter länger. Nein, kürzer, sorry. Ich bin schon ganz durcheinander. Kürzer. Es musste ja kürzer werden. Ja. Kürzer, es ist geschrumpft. Das habe ich noch nie gesehen. Weißt du, ein Bein, das schrumpft. Es ist geschrumpft. Ich sage zu ihm, steh auf. Er fängt an, aufzustehen, rumzuspringen, zu tanzen. Alle Schmerzen weg. Völlig normal. Jetzt kannst du das Bild reinmachen. Krücke. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Weißt du, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Dann war die Konferenz zu Ende. Am Ende, dann am Abend, wurde noch so lange für Leute gebetet. Und da waren noch Leute, die wollten sich eigentlich noch taufen lassen. Und dann hat aber zum Schluss die Besitzerin des Hotels, wo wir diese Konferenz hatten, das war in so einem Saal, schöner Saal, großer Saal von dem Hotel, hat die Besitzerin gesagt, wir können jetzt nicht mehr das Taufbecken aufbauen, es ist zu spät, es kann niemand mehr getauft werden. Und da war eine Frau, bitte jetzt nicht das Bild einblenden. Und da war eine Frau, die war extra von Athen nach Tirana geflogen. Die war auch Albanerin. War extra von Athen nach Albanien geflogen für die Konferenz und um sich am Ende der Konferenz taufen zu lassen. Sie hatte sich erst ein paar Monate vorher bekehrt. Und die war total enttäuscht. Jetzt war sie extra hergeflogen. Taufe konnte nicht stattfinden. So, am nächsten Tag, Konferenz war zu Ende, Montag, wir machen einfach einen gemütlichen Ausflug an das Meer von Albanien, Adria, warm, 23 Grad, warmes Wasser, Sonnenschein, 25 Grad. Ich will nur ein bisschen neidisch machen zwischendurch. Wunderschön, laufen am Strand entlang, schauen uns den Strand an und alles, was da so gibt. Und die Pastorin, die uns dort eingeladen hatte, macht kurz zwischendurch so ein kleines Selfie, so Facebook Live und sagt, hallo, wir sind alle hier und es geht uns gut und wir sind hier am Strand von Dores, so heißt die Stadt, und es geht uns gut und hallo, hallo. Und eine Minute lang, zwei Minuten später klingelt ihr Telefon und eine Frau ruft an, ratet mal, wer es war, die Frau aus Athen, und sagt, hey, ich habe gesehen, ihr seid hier in Dores. Mein Flugzeug nach Athen, ich muss in einer Viertelstunde auf das Flugzeug, ich muss los, um auf das Flugzeug nach Athen zu gehen, in einer Viertelstunde. Aber ich bin hier zwei Straßen vom Strand von Dores entfernt, weil da wohnt meine Familie, ich bin geboren in dieser Stadt und ich komme jetzt runter mit meinem Handtuch und mit meinen Sachen und ihr tauft mich in der Adria. Halleluja. Und genau das ist passiert. Jetzt kannst du das Bild reintun. Halleluja. Amen. Wurde getauft in der Adria. Ich sag dir, die Tränen sind geflossen. Es war so stark. Irina hatte noch ein Wort für sie. Und es war Hammer. Und die ist wirklich auf Knien. Die ist nachher im Wasser auf Knien gewesen am Ende. Wirklich in Trance zum Himmel auf mit ihrem Gesicht. Hat sich nicht mehr bewegt. Es war der Hammer, wie Gott sie berührt hat. Sie war so überwältigt von der Güte Gottes. Was heißt das? Was will ich dir damit sagen? Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Also die Zeit muss uns dienen. Sofort nach der Taufe musste sie los aufs Flugzeug, um ihren Flieger nach Athen zu kriegen. Genau das richtige Timing. Sag mal, ich bin immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Also das ist die neue Schöpfung. Die neue Schöpfung hat Autorität über die Zeit. Wie nimmst du Autorität über die Zeit? Wie bekommst du Autorität über die Zeit? Ganz einfach. Du musst die Position der Herrschaft einnehmen. Was heißt das? Du musst die Position der Knechtschaft verlassen. Was ist Knechtschaft in Bezug auf die Zeit? Stress. Zum Beispiel. Oh, ich habe keine Zeit. Sag nie wieder, ich habe keine Zeit. Sag es nie wieder. Sag nie wieder, ich habe keine Zeit. Du hast vielleicht keine Zeit für bestimmte Dinge, die nicht dran sind. Aber ich sag dir was, sag immer, ich habe alle Zeit der Welt für all das, was Gott in meinem Leben tun will. Amen. Ich habe alle Zeit der Welt für all das, was Gott geplant hat vor Grundlegung der Welt für mein Leben. Ich habe alle Zeit der Welt. Das heißt, es ist das Ende von Stress. Wir haben es gehört von Katie, eine der wesentlichen Ursachen von Krebs ist Stress. Also, wir müssen in die Herrschaft. Amen. Diese Zeit ist eine Zeit der Knechtschaft. Die Menschen sind geknechtet von allem Möglichen. Oh ja, ich spür's. Oh, ich habe schon 3 Stunden wieder nicht auf meine WhatsApps geantwortet. Ich habe schon ganz schlechtes Gewissen. Stress, Stress, Stress. Nein, ich bin immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Amen. Und dann muss halt mal jemand 2 Tage warten auf die Antwort. Oh. Also nicht alles, was sich so wichtig tut, ist wirklich so wichtig. Und muss immer so schnell sein. Amen. Halleluja. Sag mal, ich habe Herrschaft über die Zeit. Die Zeit muss mir dienen. Ich habe Herrschaft über die Materie. Die Materie muss mir gehorchen. Also, das ist der Schlüssel für kreative Wunder. Amen. Das ist der Schlüssel für kreative Wunder. Herrschaft über die Materie. Also die Frage ist immer, wenn du zum Beispiel, so wie wir vorher gemacht haben, wenn du einem Knoten befiehlst, dass er schrumpfen muss, bist du dir sicher, dass er schrumpfen muss? Warum bist du dir sicher, dass er schrumpfen muss? Ganz einfach, nicht deswegen, weil du so genial bist oder weil du die richtige Formel gefunden hast oder weil du so heilig bist, sondern er muss deswegen tun, was du sagst, weil du eine neue Schöpfung bist in Christus, weil Christus in dir lebt und durch Christus in dir hast du all die anderen Geister in dieser Welt überwunden und sie müssen dir gehorchen und Materie muss dir gehorchen, Materie muss ihr Knie beugen und muss der Stimme des Sohnes Gottes in Christus gehorchen. Amen, glaubst du das? Halleluja. Amen. Also, das größte Problem ist, wir nehmen oft, wir akzeptieren Nein als eine Antwort. Also der Teufel sagt gern mal Nein. Die Materie sagt auch mal gern Nein, ich will nicht reagieren auf das, was du sagst. Ich bin da, der Knoten sagt, ich bin da, ich bin immer noch da, ich bin immer noch da. Also, aber du musst wissen, nein, ich befehle. Halleluja. Also, ich habe immer diesen Eindruck gerade, irgendwie, dass jemand hier ist und bei dir ist es so, dass tatsächlich ein Stück Knochen aus dem Bein rausoperiert ist, und zwar etwa 2,5 Zentimeter Knochen sind rausoperiert aus deinem Bein. Und dieser Knochen muss heute Nachmittag nachwachsen. Das habe ich irgendwie. Halleluja. Amen. Wen betrifft es? Wen betrifft es? So etwa 2,5 Zentimeter Knochen in deinem Bein. Ja, also es kann im Oberschenkel sein, es kann im Unterschenkel sein. Aber das Bein ist 2,5 Zentimeter kürzer. Nicht, weil du einen verschobenen Rücken hast oder weil irgendwie die Bänder oder Sehnen nicht richtig passen, sondern weil tatsächlich da Knochen fehlt. Warum auch immer. Von Geburt an oder durch eine Operation oder was auch immer genau der Hintergrund ist. Aber deswegen ist das Bein 2,5 Zentimeter kürzer. Wen betrifft es? Hallo? Ich melde dich schnell, wenn dich das betrifft. 2,5 Zentimeter. Ha? Etwa 2,5 Zentimeter. Nein, nein, im Bein. Im Bein, nicht irgendwo sonst. Im Bein. Bei dir, ja. Ja, genau, als jugendliche Operation. Und dein eines Bein ist 2,5 Zentimeter kürzer. Ja. Ist es kürzer, das Bein? Das weißt du nicht. Okay, komm einfach mal runter. Das können wir ja schnell rauskriegen. Halleluja. Weißt du, ist sonst jemand da, solange sie runterkommt, ist sonst jemand da, der weiß, dass es 2,5 Zentimeter kürzer ist? Ist da jemand da? Er weiß, dass es 2,5 Zentimeter kürzer ist? Okay, weil sonst ist es dann wahrscheinlich Sie. Können Sie sich auch hochtun, genau. Halleluja. Preis den Herrn. Aber pass auf, was ich tun möchte heute Nachmittag, ich möchte jeden von euch wirklich aktivieren in dieser Herrschaft über Materie, in dieser Herrschaft über die materiellen Dinge, ob das Knochen sind, ob das Sehnen sind, ob das, vorher hatten wir es mit den Knoten schon, das haben wir schon erledigt, kreative Wunder, Metall oder was auch immer es ist, du hast Herrschaft über die Materie. Amen. Halleluja. Komm mal schnell nach vorne. Halleluja. Wir wollen jetzt einfach mal kurz schauen. Du hast eine Operation gehabt, als du Jugendliche warst, hast du gekommen. Komm. Kannst während du kommst, kannst du reden. Halleluja. Weißt du nicht. Ha? 10 Zentimeter lange Narbe. Okay. Setz sie mal dahin. Die Narbe ist jetzt mal nicht so interessant. Um die geht es jetzt mal nicht primär. Geh mal ganz nach hinten in den Stuhl rein. Nein, den Stuhl kannst stehen lassen, aber dass du mit deinem Gesäß voll in den Stuhl reinrutscht nach hinten. So, ja, genau. So, okay, gib mir mal die beiden Beine. Aha. Okay, du musst auf die andere Seite gehen, dann sehen sie Leute. Es ist tatsächlich so, dass es eine kürzer ist als das andere. Setz sie mal auf die Seite, weil sonst sehen es die Leute nicht von der Perspektive her. Halleluja. Okay, ganz nach hinten rein. So. Okay, bist du locker? Lass locker. Könnt ihr es sehen? Könnt ihr den Unterschied sehen? Das ist ein deutlicher Unterschied. Ja? Also ja, ich würde so schätzen, 2,5 Zentimeter etwas. Kommt immer darauf an, man kann es immer bei den Knöcheln am besten sehen. Ja, so etwa, ja, gute 2 Zentimeter. Ja, okay. Ha? Jesus! Ich habe da noch gar nichts gemacht. Ich bin ganz brav. Lass ruhig die Beine locker, du kannst mir voll in die Hände lassen, die Beine. Hattest du Schmerzen deswegen auch? Immer wieder, ja. Weil die Beine unterschiedlich lang waren. Ne? Du hattest eine Operation, wo war die Operation genau gewesen? Hier, okay. Na, ist wahrscheinlich da das... Ich habe so Exostose gehabt. Okay, ja genau. Und das Bein, genau das Bein ist kürzer. Ne? Das, hier war es ja, ne? Genau das ist kurz, du kannst sehen. Ne? Das ist immer noch schön zu sehen. Okay? Weil in Albanien hatte ich mal das Problem, da war ein Mann, der hatte ein 3 cm zu kurzes Bein von Geburt an. Und ich bin gar nicht zum Beten gekommen, ich hatte nur die beiden Beine in der Hand und dann hat es zack gemacht und dann war es schon voll auf der Länge draußen. Oh, ja, es beginnt schon. Halleluja, danke Jesus. Oh, ja, ja, lass wachsen, lass wachsen, lass wachsen, lass wachsen, lass wachsen. Ich ziehe nicht, oder? Ja, ja, du siehst es, ja. Ja, es wächst, Amen. Halleluja, ist schon passiert. Danke, Jesus. Halleluja. Glory. Yeah. Halleluja. Pass auf, steh mal auf. Soll dir helfen? Das gibt es doch gar nicht, ha? Das ist dein Kommentar. Ich bin total geschockt. Was ist? Ich bin total überrascht, wirklich, weil. Ja. Das, ja. Sollte es also eigentlich nicht sein, weißt du warum? Es ist eigentlich normal. Es ist normal. Aber du hast damit gar nicht gerechnet, gell? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht, ja? Aber ich habe halt immer wieder Schmerzen. Ja. Hattest du den Schmerzen, als du herkamst? Nein, nicht. Nee. Aber es hat mir immer wieder Sorgen gemacht, okay. Nicht das, was nachwächst, und dass ich ja. Eventuell wieder... So. Amen, vorbei mit Halleluja. Den Sorgen. Halleluja, es ist passiert. Amen. Wie wenn du nie eine Operation gehabt hättest. Halleluja, danke Jesus. Amen. Halleluja, sei gesegnet. Oh, so gut. Jetzt pass auf, ganz schnell. Wer von euch hier im Raum braucht alles ein kreatives Wunder? Okay, also nur noch mal für alle, die zweifeln. Pass mal auf, dreh dich noch mal kurz um. Die Lady. Nur noch mal ganz kurz. Wir kennen uns nicht, oder? Also du kennst mich vielleicht vom Livestream, das kann natürlich sein. Okay, aber wir persönlich haben wir über die ganze Sache nie gesprochen, oder? Achso, du hast schon mal eine Heilung an der Wirbelsäule erlebt. Okay, gut. Aber du hast mir nie das erzählt mit den Beinen oder irgendwas. Wir haben nichts abgesprochen vorher. Nein, okay. Das wollte ich nur noch sicherstellen. Weil manchmal sagen die Leute, ja, die haben sich vorher abgesprochen und so weiter. Aber du warst schon öfters mal da. Ja, das ist okay. Ja. Alles klar. Halleluja. Amen. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Weißt du das? Okay. Halleluja. Pass auf, wer alles hier im Raum, du brauchst ein kreatives Wunder in irgendeiner Form in Bezug auf deine Knochen, Metall, das sich auflösen muss oder Dinge, die wachsen müssen, etwas, das umkreiert werden muss, ein Hallux, Überbein, was auch immer es sein mag, in deinem Körper neue Bandscheibe, neue Wirbel, neues Knie, neue Knorpelsubstanz im Knie, Metall in der Schulter oder was auch immer. Wer von euch braucht alles ein kreatives Wunder? Steht einfach mal auf. Halleluja, danke Jesus. Okay. Halleluja, wow, das wird lustig. Das wird richtig lustig. Halleluja. Huhu. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt pass auf. Halleluja. Alle vom Heilungsteam, steht ihr mal schon mal auf? Alle vom Heilungsteam. Okay. So. Und alle anderen, die jetzt noch sonst sitzen und ihr seht um euch herum jemand stehen, ja, steht ihr einfach mal auf. Und ich möchte einfach, dass du ganz kurz zu jemand hingehst in deiner Nähe. Nichts weiter tust, einfach nur zu jemand hingehst, der jetzt einfach ein kreatives Wunder braucht in deiner Nähe. Die ein kreatives Wunder brauchen, jetzt solltet ihr vielleicht noch zusätzlich eure Hand ausstrecken, damit die Leute sehen, weil die ja jetzt aufstehen. Und dann stehen alle und dann sehen sie es nicht. Also streckt die Hand so lange aus, bis jemand neben euch steht. Okay, dann nehmt ihr die Hand wieder runter. Wenn jemand neben euch steht, nehmt die Hand wieder runter. Geht einfach aufeinander zu. Ganz schnell. Sucht, hier sind überall Hände im Raum. Geht einfach auf jemanden zu, der die Hand gehoben hat. Nicht lange überlegen, da ist eine Hand, also geht auf sie zu. Okay, und dann, wenn jemand bei dir ist, dann kannst du die Hand wieder runter nehmen. Auch auf der Empore, mach dasselbe. Aber wenn du nicht die Hand gehoben hast, geh auf jemanden zu, der die Hand gehoben hat und stell dich einfach neben ihn. Und dann kann die Person, die die Hand gehoben hat, die Hand wieder runternehmen. Okay, also. Hier oben schaut mal nochmal aus, okay, das sind ein paar, die sind vielleicht ein paar mehr, die Hand gehoben haben, als solche, die noch niemand haben, dem sie dienen. Dann könnt ihr einfach auch zu zwei zusammengehen, die Hände gehoben haben, geht einfach zusammen aufeinander zu. Such jemand anders, der die Hand gehoben hat, okay? Such einfach jemand anders. Oh, das wird gut, ich spüre das. Oh, das wird so richtig gut. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Okay. Wer braucht noch jemanden? Strecke einen Wink mit einer Hand. Okay, jetzt, wenn ihr jetzt noch jemanden braucht, dann schaut einfach im Raum herum, wo noch jemand anders mit der Hand winkt und geht einfach auf die Person zu, die jetzt sonst noch mit der Hand winkt. Hier winkt zum Beispiel noch jemand mit der Hand, da winkt jemand mit der Hand. Geht einfach aufeinander zu. Schaut einfach rum, wo jemand anders mit der Hand winkt. Einfach herumschauen. Herumschauen heißt einmal den Hals drehen und schauen, wo jemand anders ist, der die Hand gehoben hat. Und dann geht ihr auf die Person zu. Okay? So, da hinten ist noch jemand, der noch jemand braucht. Ist noch jemand frei, der noch niemand hat? Da hinten, genau, geh einfach auf die Person zu. Genau, ihr beide, ja, super. Okay, da ganz hinten in der Ecke sehe ich noch eine Hand. Ihr oben auf der Empore, seid ihr alle versorgt? Hat jeder jemand, der bei ihm steht? Wer braucht noch jemand? Okay, passt anscheinend. Okay, sind alle Hände, hier ist noch eine Hand. Du brauchst noch jemand? Okay, wer ist bei dir in der Nähe? Wer ist da in der Nähe, der sich zu dir stellt? Ist da jemand? Okay, hier braucht, wer braucht sonst noch jemand? Ah, da hinten ist auch noch jemand. Okay, dann geh einfach du da hinten ist noch jemand, der auch noch jemand braucht. Geht einfach aufeinander zu, dort hinten ist jemand, der auch noch jemand braucht. Ja, da winkt auch noch jemand. Okay, also dann hier, ihr zwei. Ihr müsst schon die Hand oben lassen, sonst sehen es die anderen wieder nicht mehr. Wer hat jetzt noch niemand? Du hast noch niemand? Sonst hat jeder jemand? Nee, hier ist auch noch jemand. Okay, also komm, schnell die Connection. Komm raus aus der Reihe, schnell. Genau, und ihr da hinten und du da hinten, komm auch raus aus der Reihe. Komm einfach raus aus der Reihe. Wer da noch jemand braucht? Okay, genau, so, und dann kommt ihr beide zusammen. Okay, Halleluja. So, komm schnell. Genau, hier, so. Okay, super. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Weißt du, wer du bist? Sag mal mit mir zusammen, ich bin eine neue Schöpfung. Als neue Schöpfung habe ich Autorität über die alte Schöpfung. Wo die alte Schöpfung drunter war, bin ich drüber. Ich herrsche über meine Seele und ich herrsche über meinen Körper. Ich herrsche über Materie und über Umstände um mich herum. Jede Zelle, jedes Teilchen muss meiner Stimme gehorchen, weil Jesus in mir lebt. Der Größere lebt in mir. Amen. Okay, und jetzt frag einfach die Person. Entscheidet einfach, wenn ihr zu zweit seid und jeder braucht ein kreatives Wunder, entscheidet, wer zuerst sein Wunder empfängt und wer der Arzt ist und wer der Patient ist sozusagen. Ja. Und dann fragt die Person, ganz kurz, fragt die Person, also den Patienten, der Arzt fragt den Patienten und sagt, wo brauchst du ein kreatives Wunder? Frag einfach die Person, und nicht beten oder irgendwas machen, sondern nur fragen, wo brauchst du ein kreatives Wunder? Welches Körperteil braucht ein kreatives Wunder? Okay? Der Knochen, die Bandscheibe, der Wirbel, was auch immer, die Sehnen, die Bänder, das Herz, was auch immer, ein kreatives Wunder. Aber noch nichts machen, noch nicht beten oder irgendwas, sondern nur die Diagnose, okay? Noch nichts machen jetzt. Okay, so, jetzt habt ihr die Diagnose. Jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt fragst du die Person, ob sie dir erlaubt, die Hand auf die Stelle zu legen, wo das kreative Wunder gebraucht wird. Wenn es eine Stelle ist, wo man lieber die Hand nicht drauf legt, dann fragst du sie, ob du die Hand auf den Kopf legen darfst. Okay, frag sie. Okay, darf ich die Hand drauflegen? Gut, wenn sie sagt ja, dann machen wir jetzt Folgendes. Hört mir genau zu, weil es ist ganz wichtig, dass wir das in Einheit machen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand irgendwas macht. Verstehst du? Weil es ist ganz wichtig. Wir beten in einer ganz bestimmten Weise. Nicht, halt hier vorne, betet schon jemand, bitte stoppt sie. Nein, noch nicht. Wir machen es genau zusammen und genau nach Anweisung, okay? Weil es ist ganz wichtig hier im Raum, nur dann kann wirklich Gott auch rein und sauber hier wirken. Weil sonst macht jeder irgendwie sein Ding und betet irgendwie und macht irgendwas. Sondern es muss wirklich in dieser Einheit passieren, okay? Pass auf, Anweisung 1, wir beten nicht für irgendwas in diesem Fall. Ja, es gibt Fürbitte, es gibt Raum für Fürbitte, aber das ist jetzt nicht der Moment der Fürbitte, sondern jetzt nehmen wir unsere Autorität als Söhne und Töchter Gottes wahr. Das heißt, wir geben einen Befehl, wir befehlen diesem Körperteil in die Ordnung Gottes zu kommen. Ja? Sonst brauchst du gar nicht viel beten. Wir beginnen jetzt gemeinsam in Sprachen zu beten. Ja? Beginn schon mal in Sprachen zu beten. Okay? Und dann mach dich bereit. Mach dich bereit. Halleluja. Kosche karamanda karabasi kararalabasi karararara. Halleluja. Bete einfach weiter in Sprachen und dann werde ich beginnen, von hier vorne zu beten und zu gebieten. Und wenn ich sage, dann legst du die Hand auf die Stelle, da wo das Problem ist und wo das kreative Wunder gebraucht wird und gibst den Befehl, dass dieses Organ, dieses Körperteil, dieser Knochen, dieser Wirbel, was auch immer, in die göttliche Ordnung kommt. In Jesu Namen. Wenn das Bein rauswachsen muss, muss es rauswachsen. Wenn die Schulter, das Schultergelenk frei werden muss, dann sprichst du Freiheit in das Schultergelenk. Du gibst einfach den Befehl, du sprichst hinein, du sprichst es in die Schöpfungsordnung Gottes. Halleluja. Bet weiter in Sprachen. Ich beginne von vorne zu beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für alle diese Söhne, die Herrschaft haben im Raum des Geistes, Herr, über die alte Schöpfung, Herr, über alles, was kreiert ist, Herr. Herrschaft über jede Materie, Herrschaft über jedes Teilchen, Herr, komplette Herrschaft, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir diese Herrschaft haben und in dem Namen Jesus, Herr, befehlen wir jetzt, Herr, sämtlichen Körperteilen, sämtlichen Knochen, sämtliche Muskeln, sämtlichen Sehnen, Bänder, Nerven, Augen, Netzhaut, Ohr, Trommelfell, in Jesu Namen, Organe, Herz, Niere, Leber, Bauchspeicheldrüse, in Jesu Namen, in die Ordnung Gottes zu kommen, jetzt. Und jetzt gibst du den Befehl, jetzt gibst du den Befehl, sprich rein und sag jetzt, in dem Namen Jesus, in die Ordnung Gottes jetzt, in die Ordnung Gottes jetzt, in die Ordnung Gottes. Du hast die kreative Autorität. Du bestimmst jetzt, wie dieses Schultergelenk sich zu verhalten hat. Du bestimmst jetzt, wie, in welche Stellung diese Knochen jetzt kommen. Du bestimmst jetzt, in welche Position diese Wirbel kommen. Du bestimmst jetzt, was das Ohr zu tun hat. Du bestimmst, was das Auge zu tun hat. Du bestimmst, was die Bandscheibe zu tun hat. Du bestimmst, was die Bauchspeicheldrüse zu tun hat. Wir sprechen neue Organe jetzt in die Körper. Neue Organe in Jesu Namen. Neue Organe, neue Bauchspeicheldrüse in Jesu Namen. Aus dem himmlischen Bereich in den irdischen Bereich hinein. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Wenn es ein neues Organ ist, das es braucht, dann nimm es aus dem Himmel. Sag, ich hole dieses Organ aus dem himmlischen Bereich und ich setze es hier auf der Erde in den Körper ein, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Halleluja. Gib den Befehl. Gib den Befehl mit Entschiedenheit. Du akzeptierst Nein nicht als eine Antwort. Okay? In Jesu Namen. Jetzt in die Ordnung Gottes. Zack, zack, zack. In Jesu Namen. Okay. Und dann, wenn du den Befehl gegeben hast, wenn es irgendetwas gibt, was man sofort testen kann. Nicht bei allen Sachen kann man sofort testen, wenn es was Inneres ist, muss erst der Arzt checken. Aber wenn man es sofort testen kann, dann gib jetzt der Person den Befehl und sag, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Bewege es in einer Weise, wie du es vorher nicht tun konntest. Schnipp an deinem Ohr, schau mit deinen Augen. Check es einfach, was sich jetzt verändert hat, in dem Namen Jesus. Und wenn die Person sagt, wow, der Schmerz ist weg, dann fang einfach gemeinsam an, den Herrn zu preisen. Fang gemeinsam an, Gott zu danken. Wenn du merkst, wow, die Schmerzen sind weg, wow, die Bewegungseinschränkung ist weg, wow, ich kann wieder klarer hören. Wow, dann gib einfach Jesus die Ehre. Wenn du merkst, wow, mein Auge sieht wieder klarer, dann gib Jesus die Ehre. Wenn du merkst, wow, der Fuß ist gerade, wo er vorher krumm war. Wow, der Finger ist gerade, wo er vorher krumm war. Wow, diese Arthritis-Verknöcherungen sind zurückgegangen. Dann beginn einfach Jesus die Ehre zu geben. Tu einfach jetzt etwas, was du vorher nicht tun konntest. Wenn du dein Knie nicht richtig bewegen konntest, beweg dein Knie. Wenn du deinen Arm nicht richtig bewegen konntest, beweg deinen Arm. Wenn du deine Schulter nicht bewegen konntest, beweg deine Schulter. Wenn du nicht in die Knie gehen konntest, dann geh in die Knie, mach eine Kniebeuge. Halleluja. Tu irgendetwas, was du vorher nicht tun konntest. In dem Namen Jesus. Göttliche Ordnung frei in diesem Raum. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du merkst, Ah, wenn du merkst, es ist entweder schon ganz weg, die Beschwerden sind ganz verschwunden, oder es sind deutlich weniger geworden, oder aber du hast im Glauben empfangen, du kannst es vielleicht nicht sofort testen, weil du erst der Arzt drüber schauen musst, aber dann beginn einfach Jesus die Ehre zu geben, beginn ihn zu preisen, beginn ihn zu loben. Halleluja, danke Jesus, überall im Raum passieren die Wunder, auch auf der Empore passieren die Wunder, Halleluja. Oh, das ist so der Hammer. Halleluja. Ich kann die Engel Gottes sehen, wie sie aktiv sind. Halleluja. Weißt du, manche müssen vielleicht zweimal testen. Vielleicht ist beim ersten Mal noch nicht ganz weg. Dann test es nochmal. Also manchmal muss man zweimal. Man muss manchmal Ausschau halten im Glauben. Also halt Ausschau nach dem Wunder, nicht Ausschau nach dem Symptom. Halt Ausschau nach dem Wunder, nicht Ausschau nach dem Symptom. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Pass mal auf. Alle die merken, bei ihnen ist jetzt etwas deutlich besser geworden, hat sich etwas verändert oder die Schmerzen, Bewegungseinschränkungen sind ganz weg, klatscht einfach mal einen Lobpreis, Applaus zum Herrn. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Wuhu. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Jetzt pass auf, jetzt machen wir eine zweite Runde. Entweder ist jetzt der andere Patient, wenn beide ein kreatives Wunder brauchen, oder aber wenn bei der Person es jetzt bereits ein bisschen besser geworden ist, oder auch wenn sie vielleicht noch nichts verändert hat, dann sprich noch ein zweites Mal rein. Jesus hat auch zweimal gesprochen bei den Blinden und dann waren die Augen geöffnet. Okay, also sprich noch ein zweites Mal rein, wenn es noch nicht ganz gut ist. Okay, in Jesu Namen, bete in Sprache. Oh, danke Jesus. Herr, wir akzeptieren nichts anderes als komplette kreative Wunder hier in diesem Raum. In Jesu Namen, Herr, dass der Himmel auf die Erde kommt. Und Herr, die Schöpfungsordnung Gottes wie im Himmel, so auf Erden sich freisetzt. In Jesu Christi Namen. Gib den Befehl. In Jesu Namen. Göttliche Ordnung. Göttliche Ordnung in diesen Nieren. In Jesu Namen. Göttliche Ordnung. Göttliche Ordnung in diesen Daumen. In Jesu Namen. Oh, göttliche Ordnung in die Hüfte, in das Hüftgelenk, in das Beckenknochen, in dem Namen Jesus. Göttliche Ordnung. Arthrose, Arthritis, raus in Jesu Namen. Raus in Jesu Namen. Halleluja. Völlig normale Bewegungsfähigkeit, frei in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Gib den Befehl. Gib den Befehl. Gib den Befehl in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und wenn du den Befehl gegeben hast, dann tu etwas, sag zu der Person, jetzt beweg es, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest, lies etwas, was du auf die Nähe vorher nicht lesen konntest, schau auf die Ferne, ist der Schleier weg von den Augen, schau einfach, was ist mit den Ohren, sind die Ohren aufgegangen, was ist passiert, einfach check es jetzt in Jesu Namen, halte Ausschau, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus, Halleluja, Halleluja, Halleluja, danke Jesus, und dann beginn, Jesus die Ehre zu geben, wenn es bei dir sich verändert hat, dann beginn einfach, ihm ein Klatschopfer zu geben. Beginn ihn zu loben, beginn ihn zu preisen. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus für deine wunderwirkende Kraft, Herr. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Oh, das ist der Hammer. Da ist Freude im Raum. Könnt ihr das spüren? Das sind so viele Wunder. Komm, lass uns Jesus nochmal die Ehre geben. Halleluja. Yes, Lord. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt pass auf. Jetzt, Achtung. Schau zu mir her. Ganz kurz. Ich möchte einfach jetzt sehen. Pass mal auf. Schau zu mir her. Ganz kurz. Ich möchte einfach jetzt sehen. Jeder, der einfach merkt, die Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Symptome, Ohren, Augen, was auch immer es war. Ich weiß, nicht alle Sachen kann man sofort testen. Du schreibst uns dann einfach eine E-Mail, was der Arzt festgestellt hat. wunder@glorylife.de ist unsere E-Mail-Adresse, wo du deinen Wunderbericht hinschickst, in jedem Fall. Aber ich möchte jetzt einfach nur sehen. Ich möchte einfach eine Umfrage machen. Und ich möchte einfach darum bitten, jeder, der einfach merkt, bei ihm ist jetzt etwas im Fühlbaren, im Sichtbaren, hat sich deutlich etwas verändert, entweder komplett weg die Beschwerden oder deutlich besser geworden, wink einfach mal mit beiden Händen, sodass ich sehen kann. Wow, schaut mal hier rum, schaut mal überall im Raum rum. Halleluja, auf der Empore. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Pass mal auf. Wer von euch, ich möchte einfach nur mal gucken, wer von euch hatte Metall im Körper und hat es deswegen eine Bewegungseinschränkung und jetzt ist, du weißt vielleicht noch nicht, ob das Metall sich aufgelöst hat, weil du es nicht tasten kannst, aber du merkst, die Bewegungseinschränkung ist deutlich weniger oder sogar ganz weg. Ist da jemand bei dir? Okay, komm her. Bei dir auch? Metall? Okay, einfach jeder, der Metall hatte im Körper und die Bewegungseinschränkung ist jetzt entweder weg oder deutlich weniger geworden, komm einfach nach vorne. Alle, die Metall im Körper hatten, okay? Du und du, okay? Alle, die Metall im Körper hatten, kommt einfach ganz schnell nach vorne, okay? Oder merkst, wow, so viele, die Metall hatten und jetzt ist die Bewegungseinschränkung weg oder besser. Danke, Jesus. Pass auf. Und außerdem, wenn du klar sagen kannst, etwas, was vorher da war, was nicht hätte da sein sollen, ist jetzt komplett verschwunden. Dann komm einfach auch nach vorne und geh in die Schlange hinter denen mit Metall. Okay, stell dich einfach mit an. Wenn du merkst, etwas war vorher da und jetzt ist es komplett verschwunden. Der Hallux oder was auch immer es war, die Verkrümmung, etwas war nicht richtig, der Finger war krumm oder was auch immer, du hast nicht richtig gesehen oder was auch immer es war. Etwas war vorher einfach kaputt und jetzt ist es ganz. Okay? Wenn das so ist, dann komm einfach auch noch und stell dich hier hinten in der Schlange an. Okay? Preis den Herrn. Okay, und dann wollen wir kurz hören, was passiert ist. Pass gut auf. Weil, wisst ihr was? Das Zeugnis geben ist ein wichtiger Teil des Wunderdienstes. Warum? Weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Das heißt, wann immer wir ein Zeugnis hören von dem, was Gott getan hat, dann setzt es wieder weitere Wunder frei. Amen. Also, seid voll auf Empfang jetzt in dem Moment, weil es werden noch einige weitere Wunder empfangen, auch über Livestream werden noch einige weitere Wunder empfangen. Pass auf, wir machen so, wir kommen hier hoch, weil dann können die uns auf der Empore auch besser sehen. Okay? Halleluja. So, was ist bei dir passiert? Also ich habe ein künstliches Hüftgelenk. Ein künstliches Hüftgelenk. Ja, wo, auf welcher Seite? Hier. Okay. So, und das, die andere, die muckt immer. Okay. So nach dem Motto, ich will auch, aber gibt's nicht. Ja. So. Und okay, was richtig, ist jetzt passiert? Beim Gebet habe ich richtig gemerkt, wie sich alles entspannt hat. Also ich wusste gar nicht, dass es so verkrampft ist. Ne? Ja. Also hätte sich alles entspannt. Okay. Das ist das, was ich gemerkt habe. Das nehme ich jetzt an und damit geht's. Okay, das heißt, du hattest, seitdem du dieses Metall in die Hüfte einoperiert bekommen hast, hattest du immer wieder verspannt. Also genau. Ja. Und das hat sich jetzt wie so bumm. Ganz genau, war gelöst. Richtig leicht geworden. Halleluja, Amen. Ja. Ich habe jetzt keinen Metalldetektor da, jetzt müssen wir die Katie da haben, die hat so einen Metalldetektor aus dem Gefängnis, da könnten wir das jetzt testen. Halleluja. Aber wir hatten schon diesen Fall, die Leute sind nachher in Urlaub geflogen durch den Metalldetektor durch und dann hat es nicht mehr gepiepst, weil es verschwunden war. Wie auch immer Gott es gemacht hat, entscheidend ist, dass es dir gut geht und dass du gesund bist und gesund bleibst. Ja, ganz genau. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, gebt mir Jesus die Ehre. Was ist bei dir passiert? Ich hatte vor anderthalb Jahren einen Skiunfall und dann habe ich einen schweren Arm gebrochen und wurde dann genagelt. Mhm. Und in der OP wurde der Gelenkkopf verdreht aufgesetzt. Okay. Und dadurch hatte ich immer Spannungen und konnte den Arm eigentlich gar nicht so hochlupfen. Das geht jetzt wieder. Und es geht jetzt wieder. Es geht jetzt wieder. Halleluja, sehr gut. Trotz Metall. Danke, Jesus. Amen. Wow. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Ich hatte hier einen schlimmen Arm- und Ellenbogengelenkbruch. Ja. Und da hatte ich auch eine Metallschiene drin. Ja. Und es fühlt sich lockerer an, weicher an. Und ich konnte den Arm, das war so ungewohnt, wie weit der Arm noch hingeht. Also ich hatte zwar, ich kann das nicht so gut prüfen, leider. Ja. Aber du konntest das vorher nicht richtig machen. Ich konnte schon hoch, aber es fühlt sich ungewohnt an, wie hoch. Ja, also du kannst es weiter hoch tun, als es vorher konnte. Ja, und hier mit der Schulter und du hattest, ist es, und du hattest, es ist mit der Schulter hast du, besser. Konntest du das Metall direkt fühlen, das, weil du sagst, da war es wie so hart, war das Metall, das du fühlen konntest? Ja, ein bisschen. Und, okay, und wenn du jetzt testest, fühlst du es nicht mehr? Hier ist irgendwie das... Da war das Metall? Nee, das war hier. War hier? Okay, und wie ist aber es denn? Aber wenn ich dann gegengedrückt habe, konnte das auch mehr schmerzen, aber jetzt ist das jetzt so, ist gut. Jetzt finde ich... und hier, jetzt weiß ich nicht genau, ob das jetzt Knochen ist, da merke ich gerade wieder was, wenn ich drücke, aber Ja, also, das ist dein Knochen hier, der da hochgeht. Genau. Ja? Aber du merkst, dass es... Hier unten ist es, also das ist viel weicher. Da ist es weicher, aber vorher Metall und jetzt ist es weicher. Das sagt mir sowas. Ich habe da so eine Tendenz, okay? Tut mir leid, dass ich weiß, manche Sachen kann man nicht 100% sofort testen, aber du kannst ja nur das sagen, was du fühlst. Aber du merkst, dass es definitiv weicher geworden ist. Ja. Und dass es anders bewegen kann. Wie lange hattest du denn das? Seit 2010. Seit 2010, Halleluja, nach 13 Jahren. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Schreib uns eine E-Mail, auch wenn du weiter das gecheckt hast, was passiert ist. Halleluja. Preise, bei dir war auch Metall. Bei mir war auch Metall, ja. Ja, was war bei dir? 2017 bin ich ausgerutscht im Schnee und habe mir das Handgelenk gebrochen. Ja. Und seitdem konnte ich einfach nicht diese Drehbewegungen machen. Hattest du da eine Metallplatte drin, oder was? Ich habe eine Metallplatte drin. Die ist ja noch drin. Die spürst du noch? Weiß ich nicht, ob ich sie noch spüre. Kann ich nicht sagen. Ja, kannst du nicht sagen, aber du hattest durch die Metallplatte eine Bewegungseinschränkung. Genau, die hat immer geschmerzt. Oder? Und jetzt ist nichts mehr. Und jetzt spüre ich fast nichts mehr. Also fast nichts mehr. Ja, und ich konnte, habe es richtig vorher auch mit meiner Gebetspartnerin, ich weiß nicht, wo es ist, richtig das Ding malträtiert. Das hätte ich gar nicht machen können, weil es so wehtan hat. Und jetzt ist es einfach, kann jetzt einfach den Hand richtig bewegen. Danke, Jesus. Ja, danke. Amen. Ja. Halleluja. Gott ist im Metallverwandlungsbusiness. Weiß ich, ist jemand hier im Raum Metallingenieur? Niemand? Weil ich hatte mal in so einem Gottesdienst jemand, der Metallingenieur war, und der sagte, als du gebetet hast wegen Metallauflösung und sich bei Leuten Metall aufgelöst hat, da war zum Beispiel eine Frau, die eine Metallplatte im Handgelenk hatte und die war dann nicht mehr fühlbar, also die hat es vorher stark fühlen können und dann war es nicht mehr fühlbar. Und hat er gesagt, in dem Moment, wo du das gebetet hast und sich das Metall aufgelöst hat, habe ich den Geruch von verdampfendem Metall gerochen und ich weiß, wie das riecht, hat er mir gesagt. Ich weiß ja nicht, wie das riecht, aber er sagte, ich weiß, wie das riecht und ich habe das gerochen in dem Moment, wo das passiert ist. Also, preist den Herrn. Halleluja. Amen. Sei gesegnet. Halleluja. Soll ich zu dir runterkommen? Ist vielleicht einfacher. Okay, was ist bei dir passiert? Vor etwa 3 Wochen ist mir eine Schiene im Nacken montiert worden. Eine Metallschiene? Ja, eine Metallschiene, weil da Krebs war und zum Stabilisieren. Ja. Und ich habe jetzt gemerkt während des Gebets, dass es lockerer geworden ist. Also, ich freue mich einfach darüber. Wow. Es war vorher ganz steif und hat geschmerzt. Wow. Und jetzt habe ich, die Schmerzen sind weg. Wow, danke, Jesus. Es ist noch nicht hundertprozentig, aber es ist auf gutem Weg. Amen, danke, Jesus. Lass uns Jesus die Ehre geben. Wenn du den Eindruck hast, einfach zum richtigen Zeitpunkt, kannst du es testen, auch ohne die Schiene, je nachdem. Aber so, wie du es magst, wie du dich sicher fühlst. Ja? Halleluja, danke, Jesus. Amen, gib ihm die Ehre. Halleluja. Wer war das Nächste? Okay, was ist bei dir passiert? Ich habe das aufgenommen, was du gerade gesagt hast, dass wir auch Zeugnis geben sollen, damit das Wunder sich vervollständigen kann. Ja. Und ich stand vor einer Hallux-OP vor 2 Jahren ungefähr und war hier und du hast gebetet oder hat jemand gebetet. Ich glaube, du warst gebetet. Und der Hallux ist noch da, aber seitdem sind die Schmerzen komplett verschwunden. Halleluja. Und ich glaube, das muss ich bekennen und zur Ehre Gottes einfach Zeugnis geben, damit er vervollständigen kann. Eigentlich seit 2 Jahren hättest du eine OP machen sollen, und aber hast du nicht gemacht, weil du keine Schmerzen mehr hast. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Okay, dann kommt ihr nochmal nach oben, sodass die Leute euch besser sehen können von oben. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Also vor 1,5 Jahren habe ich so Schmerzen bekommen in einem Zeh von mir, neben dem großen. Mhm. Und da war immer so ein heftiges Ziehen. Ich habe gedacht, dass es so Nervenschmerzen sind, aber habe das so unterdrückt. Mhm. Und dann hat sich der Zeh gekrümmt. Ah ja, so ein Hammerzeh. Ist so ein Hocker geworden. Mhm. Hammerzeh nennt man das. Und dann waren auch die Schmerzen weg und die sind ab und zu mal aufgetreten, aber das war halt so arg verkrümmt. Genau. Und jetzt hat sie gebetet und er hat sich gestreckt. Zwar ist noch ein bisschen da, aber er hat sich gestreckt. Wow. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt sind wir bei den anderen kreativen Wundern. Wir hatten, glaube ich, jetzt 3 oder 4 Metallwunder. Und jetzt sind wir bei den anderen kreativen Wunder. Halleluja. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Amen. Die nächste bitte. Geht das? Also komm ich zu dir. Okay. Was ist bei dir passiert? Ich hatte mit dem Handgelenk Schwierigkeiten, 3 Operationen hinter mir. Oh. Und ich hatte hier einen Knochen, der fehlt. Hier sieht man die Narbe, ja? Ja, genau. Und was hattest du, einen Knochen, der fehlt? Den Knochen, der fehlt. Und mich konnte hier niemand anrühren. Okay. Vor Schmerzen. Weil du da so Schmerzen hattest. Ja, genau. Und jetzt? Und vorhin hatten 2 mir hier angetastet, Schmerz ist weg. Wow. Wow, wie lange hattest du das? Über 10, 11 Jahre. 10, 11 Jahre. Ja. Konnte dich niemand, darf ich dich mehr berühren? Wow, du hast eine Gänsehaut hier, ich kann es sehen. Ja. Voll die Gänsehaut. Halleluja, danke Jesus. Wow, wenn ich dich so anrühre, keine Schmerzen? Nein, nichts wow. mehr. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Alles gut. Ja. Halleluja. Amen. Gib mir ihm die Ehre. Halleluja. Darfst du kommen? Ich denke, du schaffst es hier hoch. Halleluja. Okay, was ist bei dir passiert? Ich hatte seit ungefähr 10 Jahren mehrere Knoten in der Brust, also links und rechts und so okay. 2x3 Zentimeter. 2x3 Zentimeter. Und die sind jetzt weg. Und die sind jetzt weg? Sehr nah unter der Haut. Also okay, das heißt, du warst jetzt gerade auf dem Bad und hast es getestet? Genau, und es ist weg. Wie viel waren das? Wie viele Knoten? Schon insgesamt viele, aber 2 sehr große. Also okay. 14 oder so insgesamt. 14 insgesamt. Aber 2, die sehr störend. Und diese 2 großen, die hast du jetzt getestet auf der Toilette? Die sind weg. Und die sind komplett weg. Und die waren 2x3 Zentimeter groß. Ja, das war so ungefähr. 2 Stück, 2x3 Zentimeter. Genau. Wow. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Glory. Ihr Lieben, alle, die jetzt hier oben waren schon und das Zeugnis gegeben haben, ihr müsst auch unbedingt uns auch das nochmal schriftlich geben. wunder@glorylife.de. Am besten mit Vorher-Nachher-Bildern, das ist perfekt. Okay? So, was ist bei dir passiert? Hallo, Georg. Ja, ich habe so eine typische Verkaufskrankheit. Also die Verkaufskrankheit? Ja, Verkaufskrankheit. Das heißt, man steht den ganzen Tag und ich habe schon länger Probleme mit dem rechten Bein bekommen. Mhm. Auch mit dem Knie. Ich habe Schmerzen gehabt und man hat hier auch schon gebetet. Es ging dann weg, es kam dann wieder und dann habe ich immer gesagt, beim Treppenlaufen habe ich gesagt, und es ist geheilt im Namen Jesus. Amen. Ich habe es jedes Mal proklamiert. Ja. Ja. Das ist jetzt komplett weg. Aber das heißt, du hast es schon seit längerem nicht mehr, die Probleme? Nö. Ja. Nö, Halleluja. Ich kann jetzt auch wieder hüpfen und tanzen. Also das ist schon länger ja, so. Ja, genau. Ja, preis den Herrn, Amen. Das ist auch schon mal ein starkes dann Wunder. Und jetzt, was ist jetzt passiert? Der Ischiasnerv ist bei mir gekommen. Das kennt man ja, den Ischiasnerv. Das heißt, du hattest Schmerzen, die heruntergezogen haben? Ja, genau. Das ist einfach, weil ich mein Gewicht immer auf das rechte tue. Beim Verkaufen. Ich stehe dann so da, oder? Genau. Okay. Und jetzt hat man für mich gebetet, mein Mann hat für mich gebetet und er hat 2-mal für mich gebetet und ich habe immer da drauf gedrückt, weil da ist der Punkt, oder? Der Schmerz. Ja, ja. Jetzt kann ich da drauf, ich spüre nichts mehr. Wow, Halleluja, Amen. Danke, Jesus, Amen. Halleluja, komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben für all die Wunder. Und auch für alle die ich jetzt nicht nach vorne gerufen habe, um euer Wunder zu bezeugen, es waren ja noch viel, viel mehr, die alle ein Wunder erlebt haben, schreibt uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Amen. Und jetzt sag mal noch mal zu deinem Nachbarn, du hast Herrschaft. Also darum geht es. Also in allen Bereichen unseres Lebens. Das ist so wichtig. Also diese Botschaft musst du an diesem Wochenende bekommen. Amen. Weil du bekommst Freiheit für die Seele, du bekommst Heilung für den Körper und am Ende musst du von diesem Wochenende gehen in diesem Bewusstsein, egal in welchem Bereich. Also wir können nicht alle Bereiche abdecken während dieses Wochenendes, aber egal was auf mich zukommt, egal welcher Umstand, egal welche Situation, egal ob es Materie ist, egal ob es Zeit ist, egal ob es Seele ist, ob es Körper ist, was auch immer es ist, ich habe Herrschaft. Sag mal, ich habe Herrschaft. Halleluja.